moderiert sich einfach viel besser, wenn der Gürtel nicht so eng ist, dann kann man besser ventilieren, durchatmen. Ah, jetzt Mikrofon aufmachen. Ey, sag mal, Johnny Duffman, du bist doch ein Auskenner, wa? Was? Ein Auskenner, oder? Kommt drauf an. Du bist doch richtig ein alter Radiohase. Nee. Die Betonung liegt jetzt auf alte Hase. Ja, ich weiß genau, was jetzt kommt. Nee, warte, ich wollte nur wissen. Nur wieder hinter den Bahndamm locken, nee, ich wollte nur wissen, ob man auch auf Musikruf sprechen darf, wenn die da drunter singen. Macht nicht Profis? Warte mal, guck mal nach, ich hab dieses Handbuch hier bei. Und da müssen wir auch so hochschleudern zwischendurch bei Pausen, wa? Ja, warte mal, ich guck schnell. Wie, wenn die singen? Ja. Singen, warte mal, S. Nee. Und nee. R muss so kicken, raufsprechen. Nee, das ist ja jetzt wieder so dieses berlinerisch Ding. Das steht ja unter H, heraufsprechen. Heraufsprechen. Das ist ja die korrekte Schreibweise. Ja, und? Nee, und Frau raufsprechen auch? Nee, nee, steht hier, macht man nicht. Macht man nicht? Nee. Scheiße, machen wir jetzt wieder verbotene Zeugs. Ach, aber es zeichnet ja auch deine Sendung aus, dass die halt so ein bisschen immer total verboten, so. Grenzüberschreitungen, ja, genau. Tabu, von offenen Hosen ist die Rede. Wacht auf! Das ist eigentlich der Untertitel, ja, der Sendung. Wer mich mal live erleben will, immer am Hermannplatz vorm Kaufhof mit dem Wachturm in der Hand. Ja, aber so haben wir uns kennengelernt, ne? Das ist aber eine geile Zeitung. Ich dachte, das war aber eine geile Zeit. War eine geile Zeit, ist eine geile Zeitung. Die sind nur mal anderthalb Jahre alt, die da. Aber die man geschenkt kriegt, sind anderthalb Jahre alt wahrscheinlich. Ansonsten muss man die bezahlen, oder? Ich glaube, ich habe so ein Ding noch nie gelesen. Muss echt zugeben. Nicht? Du treibst dich immer nur in blöden Comics rum? Mhm. Immer nur Ohl lesen? Mhm. Ich habe mir heute auch Ohl gekauft. Welches? Wie heißt das? Bastei Lübbe. Das ist neuer, das ist ja, das Kommerzbuch. Angst essen Käse auf. Ja, klasse. Da kennt man aber ziemlich viele Sachen, also wenn du die anderen Sachen verfolgt hast. Aber es gibt noch zwei neue. Ich hab, noch bei Jochen Enterprises, ne? Ja, ich habe mir auch nur gekauft, damit ich mitreden kann. Und außerdem, weil ich Ohl gut finde, aber das hätte, glaube ich, nicht erreicht, dass ich mir kaufe. Aber mitreden können ist wichtig, ey. Erzähl mal einen. Ist scheiße, du bist total abgekoppelt. Wie war denn der eine? Ach, der war gut. Erzähl mal, Sascha Hinter war das. Nee, den kann ich nicht erzählen. Nee, wo zwei da stehen und einer kotzt. Und der fragt, schwanger? Bier. Den fand ich sehr prima. War schon erzählt auch. Warte mal, ich wurde vorhin auch gleich von jungen Menschen nach Schwangerschaftserlebnissen gefragt. Ist das Thema heute? Nee, ist überhaupt ja nicht das Thema. Wobei, da hättest du ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nee, aber da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, die müssen aber doch noch sehr jung sein, wa? Dass sie mich nach Schwangerschaftserlebnissen fragen. Oder ich muss irgendwie sehr unbeholfen gewirkt haben. Wäre aber ein gutes Thema für die Sendung. Weil hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, interessantes Thema. Zweitens, rufen garantiert keine Männer an. Ah, das ist mein Schwanger. Na, war klar, die rufen an. Du weißt doch irgendwie, Familie Wendriner erzählt einen Witz, dann erzählt der Mann die Schwangerschaft von seiner Frau und die hält die dann immer so weg mit dem Besen, stößt das immer weg, weil er das erzählen will, weil er wisselt alles viel besser. Ist dir auch aufgefallen, dass schwangere Frauen immer wie Pinguine laufen? Das hören sie nicht gerne, aber das ist so. Müsst ihr jetzt mal nachdenken. Und schwangere Frauen sehr schön. Ja. Die leuchten so. Wie hochattraktive Pinguine. Nee, aber die verändern sofort ihren Gang. Und das hängt einfach irgendwie daran, dass sie wissen. Das hat keine körperlichen Ursachen. Natürlich hat es körperliche Ursachen. Nee, das hat keine körperlichen Ursachen. Das, von einem Tag auf den anderen schlägt es um. Ja, die sind heute noch im Bewusstsein, sie sind nicht schwanger. Nee, dann das machen ist ein sie Üben. Die mit die dem Streifen, sich vor, aber wenn was das dann, man in der Werbung immer sieht. Nee, und wenn das schon eine Weile dann soweit ist, dann läufst du da anders. Nee, da werden die Füße, ja klar, gleich im Winkel von 45. Bring dir mal deine Aldi-Tüte vor den Bauch und dann weißt du Bescheid. Irgendwie, dann läufst ja, aber du auch das anders. Noch ohne, dass sie eine Aldi-Tüte haben. Ne, die sind ja auch schwanger, die haben ja keine Altitüde. Du sollst es machen, wenn du nicht schwanger sein kannst. Ich will nur nochmal korrekterweise darauf hinweisen, dass das mit der Aldi-Tüte war von Johnny. Das sind Vergleiche, die mir fernliegen, auf die ich auch nie käme. Toll, danke. Jetzt kriege ich ja morgen so Hasspost. Das war eine Gegendarstellung. Du könntest jetzt eine Gegendarstellung unabhängig von wer war jetzt hier halt abdrucken. Nee, ich weiß einfach, also ich gehe einfach davon aus, dass wenn meine Hörer noch dran sind, die verstehen sowas. Na, ich denke, deine Hörer werden jetzt inzwischen schon völlig verzweifelt, da die kleine Schlangen haben umgeschaltet. Nee, da gibt's viele, die hören auch dich. Letztens hat mich einer gefragt, ob ich dich kenne. Und obwohl ich Nein gesagt habe, hat er mich gefragt, ob die Sendung wirklich live ist oder ob das alles aufgezeichnet ist. Echt? So. Echt? Ja. Ey, manchmal zweifelt man doch auch am Hörer, wa? Manchmal ja. Oder? Aber du hast ja glücklicherweise ein bisschen weniger Kontakt jetzt, also unmittelbaren Körperkontakt zum Hörer, ne? Ganz wenig eigentlich. Du spielst einfach irgendwie deine Musik runter, ja. Sagst, hört euch das mal an, die neue Single von Red Hot Chili Peppers, alle drei Nummern. Ja, ich fand die ganz schön. Ich fand auch die zweite sehr schön. Ich fand die auch nicht parodistisch. Also nicht Velvet Underground parodistisch. Ne? Nee, ich fand das einfach richtig prima. Hm. Du nicht? Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich hatte irgendwie also ich mochte ja an Chili Peppers halt immer, dass sie so, doch sehr funky waren, so, weißt du, sehr, ja. Also so die Halb-Metal-Nummer irgendwie, also das haben sie auch schon immer so ein bisschen drin gehabt, aber weiß noch nicht, mal Album abwarten, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gehst du da zum Konzert? Ja, bestimmt. Ja? Das ist live schon immer klasse. Sollte ich auch hingehen? Ich weiß nicht, willst du? Ich weiß nicht, sag mal was, empfehl mir mal was. Sag mal. Ich weiß es nicht. Ich bin doch nicht dein Empfehler. Ich finde die, klar, du bist ein Auskenner, du bist doch durchaus ein Empfehler. Wenn du sagst, Kinder, das ist eine tolle, tolle Platte, dann bin ich einer, der dich da wirklich, also wahrscheinlich jeder ernst wenigen, die dich wirklich ernst nehmen und zuhören und denken, Mensch, das ist vielleicht wirklich eine tolle Platte. Andererseits, wenn ich dann das irgendwie frauenverachtende Layout immer sehe, dann denke ich, naja. Aber. Und dann auch noch frauenverachtende Bemerkungen über all die Tüten, wobei ich davon Abstand nehmen möchte. Richtig. Nee. Wer hat dir außerdem den Spaß erzählt mit dem Auskenner? Wo ist denn der Begriff her? Das ist von mir Auskennen, Auskenner. So ein Funkbegriff. Ist ja kein Funkbegriff. Ist einfach so ein Begriff, wie man deutsche Sprache weiterentwickelt. Ich bin ja, glaube ich, auch ein Weiterentwickler der Deutsch oder versuche das hin und wieder, ein Weiterentwickler der deutschen Sprache zu sein. Und Auskenner und Entwickler, da könnten wir eigentlich noch was mitmachen. Entwickler gibt's ja schon. Im Fotobereich ist das überhaupt gar kein Problem. Hier in Fotoladen sagt, willst du einen Entwickler haben? Na, aber das, dann werden sie nicht mich über den Tresen reichen, sondern irgendein Tütchen mit Salz. Aber du bist schneller. Wie bin ich schneller? Als ein Entwickler. Also so als Entwickler bist du schon schneller. Also ich wette, wenn ich dir jetzt irgendwie ein Problem darstelle, kannst du ganz schnell ein Wort dazu entwickeln. Zum Beispiel gibt's ja... Aber Johnny, du bist ja einer, der eigentlich keine Probleme hat. Es gibt ja so ein paar Zustände, für die es keine Wörter gibt. Zum Beispiel, nehmen wir mal, du hast Hunger. Ja, jetzt frag nicht nach dem Gegenteil von durstig. Nee, ich will das Gegenteil von satt wissen. Also wenn du Hunger hast und du isst was, dann bist du danach satt. Ja, und ansonsten ist man hungrig. Das ist keine Entwicklungshilfe jetzt. Nein, dann will ich nicht das Gegenteil, sondern das Äquivalent im flüssigen Bereich wissen. Also wenn du Durst hast und du trinkst, was bist du dann? Das Gegenteil von durstig. Ja. Das habe ich doch schon. Das mit Wörtern echt einfach besser? Ich habe neulich einen Reim auf Mensch gehört. Ein Reim auf Mensch? Ja, richtig in einem Lied. Da-da-da-da-da-da, Mensch. Da-da-da-da-da-da-da. Ein Reimwort. Du hast bei Plan B nicht immer die Texte gemacht? Ja, aber auf Englisch. Oh, ich meine immer da so. Da heißt es ja Man. Ahumanistische Texte. Ja, heißt es nicht Mankind? So, nee, du kannst auch Man sagen. Ach so, ach ja, Man. Ich habe jetzt von Menschheit gleich wieder gedacht. Nee, wenn das sich nicht reimt, dann läuft das unter Kunst. Das ist auch okay. Stimmt. Aber soll ich nicht noch den Reim verraten? Bitte, muss man überlegen. Mensch. Gensch. Ey, bei Funny Van Dan taucht ein Lied auf, wo hinten Mensch ist und ein Reim drauf. Mensch, Rensch. Toll, oder? Mhm. Ich habe mich sehr gefreut. Johnny, ich habe dir eine schöne Musik mitgebracht. Schon wieder. Richtig, Funny Van Dam. Richtig, nee, nicht Funny Van Dam. Kennst du Reparata and the Delrons? Klar. Ja? Coole Band. Richtig, siehst du, eine coole Band und eine totale Einschleimermusik. Und auch ein bisschen sexistisches Cover. Die sind voll angezogen, ey. Die sind total prima aus. Ja, komm mal, aus. Du siehst doch, dass wenn die Arme hochheben. Richtig wie ordentliche Mädels. Wenn die Arme hochheben. Ja, dann wissen wir nicht, ob sie auch runterrasiert sind. Warum rasieren sich Frauen immer unter den Armen? Ist das sexier? Ich fand das gut. Du findest es gut? Mhm. Ich weiß noch nicht. Na, kannst da noch ein bisschen drüber nachdenken. Bist ja noch jung. Andererseits wissen wir ja, nach einer Woche sehen die aus wie im Gesicht unterm Arm. Ja, weil die wissen, dass man sich nicht nur einmal rasiert, sondern dann immer wieder. Ja, stimmt. Ach ja, Frauen sind einfach ordentlicher. So, jetzt kommt hier meine Einschleimer-Musik. Nur für Johnny, den machen wir jetzt alles groß, wieder gut, genau. Ehre und Liebe und schätze und achte. So. Sag mal, weißt du eigentlich, ist dir schon mal aufgefallen, dass das keiner glaubt, wenn du das sagst? Nee, ich meine total ehrlich und ich meine aber, dass das auch Einschleimerei ist. Also Bede, ich kritisiere mich dabei gleich selbst. Aber ich stehe auf sowas. Ja? Prima. Guck mal, hier ist ein Song, I Have a Boyfriend, das ist auch schön. Na, warum sollte ich dir den widmen? Der ist ja völlig debil. Du spielst bestimmt Shoes, Johnny und Louise. Quatsch, die Nummer 5. Johnny ist gemeint, das war der Soundgarden. Sein Name war Johnny. Können wir irgendwann mal tauschen, dass ich nach dir bin? Du kannst ja mal schöne Abschiedsmusiken spielen für den netten, sympathischen, wunderbaren, spracherweiternden Kollegen, der nach dir kommt. Und wenn ich das mache, quatschst du drauf. Hast du zugehört, was sie gesungen haben vorher? Was haben die denn gesungen? Ja, siehst du? Das war die Nummer 7, wird gleich mal kontrolliert. Red Light Special? Quatsch. Was bin ich denn als Rotlicht durch die Sender? Ja, offensichtlich. Klar, hier ist jetzt Nummer 8. Ach nee, Nummer 8. Waterfalls. Ja. Oh ja, ich fühle mich tief geehrt und angesprochen. Denk mal drüber nach. Hier ist euer Wasserfall. Tschüss, Johnny. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend, ist 10:12. Ich habe es mir gelungen, 10 Minuten mit einem hochintelligenten, netten Gesprächspartner zu verbringen. Ich hoffe, dass es auch noch in den folgenden 2 Stunden und 48 Minuten so bleiben wird. Jetzt habe ich mich nur bei Johnny eingeschleimt, beim Hörer habe ich nicht unbeliebt gemacht. Ist mir doch egal. Wir fangen noch. Ach, ich hatte ja einen ganz anderen Anfang. Ich habe wieder meinen Anfang vergessen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und die Kinder, ihr dürft gespannt sein. Das ist jetzt echt der Anfang, den ich mir ausgedacht habe. Sprechfunk? Postkutsche. Und der ist total klasse. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Tag, meine Damen, guten Tag, meine Herren. Gleich zu Beginn wollen wir uns sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Wir, das ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, kurz BFA genannt. Na, ist das nicht ein klasse Anfang? Hat jetzt jemand Interesse daran? Werden wir mal gleich mal schnell rumfragen, ob das jemand... Hallo, wer bist denn du? Ah, Mensch, hallo, Tag. Hä? Hä? Wer bist du? Bitte jetzt. Oh Mann, wer so blöde Fragen stellt, zack, raus, Tag, du? Ja, hallo? Hast du den Anfang gehört? Naja, ein bisschen so. Ein bisschen fliegt raus. Hast du den gehört? Sag mal, Kinder, ich mach dann die Radio, dass man ein bisschen hört. Wer bist denn du? Im Moment. Hast du den Anfang jetzt gehört? Hallo. Hallo. Ja, hier ist Uwe Wittstock. Das freut mich sehr. Ja, prima. Ja, du bist jemand, der gegrüßt werden kann, wenn auch eigentlich nur Städte gegrüßt werden dürfen. Ich grüße Wittstock. Also hast du den Anfang gehört? Was? Hast du den Anfang gehört? Nein, ich wollte eigentlich einfach anderes. Ich wollte euch den ganzen Tag schon am Nachmittag versuchen zu erreichen. Ich wollte euch mal einen Brief schreiben. Ey, du musst mich doch jetzt nicht mit euch anreden. Ich bin doch ein ganz normaler, schlichter Mensch wie du und ich. Ja, aber... Ja, wer jetzt euch zu mir sagt, der bringt ja doch so eine Untertänigkeit rüber, die mir wieder peinlich, die mal angebracht sein mag, die mir aber doch sehr peinlich ist. Ist das Herr Kutzer? Hast du Interesse an, sagen wir mal, einen kurzen Vortrag über die Arbeit der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte? Einen kurzen Vortrag über die Arbeit... Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Ey, meine Kinder, macht ihr euch nie Gedanken über die wichtigen Fragen, die das Leben so aufwirft? Nach, wenn ich jetzt ganz kurz mal ableuchte. Pass mal auf, du bist ja deiner Größen. Hallo? Ja. Also Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Richtig. Das hat da irgendwas zu tun mit Altenversorgung oder mit irgendwas Krankenversorgung? Ja, ist doch aber interessant. Du wirst doch auch bald älter. Was? Du wirst doch auch älter. Stunde um Stunde. So jung treffen wir uns nie wieder. Siehste, sage ich doch. Hätte ich mir nie getraut. Hätte ich nicht getraut, so direkt zu sagen. So. Hallo. Ja. Oh. Also, warum hörst du mich da nicht ab? Naja, aber warum brüllst du mich so an? Naja, weil ich jetzt hier an der frischen Luft bin und das macht dich auch sehr schlecht. Also rufst du aus der Zelle an? Rufst du aus der Zelle an? Hast du Freigang? Nee, ist ja das Gegenteil. Ja, ich hab Freigang. Nee, ist doch völlig falsch. Wenn du Freigang hast, dann rufst du ja nicht aus der Zelle an. Mann, oh Mann, jetzt bist du durcheinander gekommen. Sag mal, du willst bestimmt eine Beschwerde über den Sender loswerden, ja, wa? Ich bin jetzt hier im Prignitz-Eck und versuche. Pass mal auf, wenn du jetzt echt eine Beschwerde über den Sender loswerden willst, dann such dir doch einen anderen Sender. Also er verbeugt ja die Anschrift, die Postleitzahl und die Nummer. Postfach 909, ey, das muss ich doch aber rumgesprochen haben. Hast du einen Stift dabei, ein Papier dabei? Hab ich alles schon in der ja? Hand. 90.000 Postfach. Also Postfach 90.000. 90.000. Ja, Postfach. PF. Also ja. Vorne PF. Ja, und PF 90. 14439. 14439. Ja, und jetzt rate mal, welche Stadt. Ich kann dir noch eine Hilfe geben, ist die Landeshauptstadt von Brandenburg. Aha, das ist ein Ding. Na? Ja, prima. So, und euer Thema ist heute was? Nicht euer. Ey, du kannst mich duzen. Ja, das du kannst sagen, Jürgen, welches Thema hast du denn heute? Und dann würde ich dir versuchen zu sagen. Janzo müssen wir ja auch nicht. Wie heißt denn du? Also, oder ich sag auch euch, ich sag auch. Hab ich mal eingangs erwähnt, wie ich heiße. Ja, das war damals vorhin noch nicht interessant. Jetzt interessiert es mich aber brennend. Ich finde ja gut, wie du versuchst, mich aus der Rolle zu bringen oder sowas. Ey, ich finde total scheiße, wie du versuchst, mich aus der Rolle zu bringen. Ich hab so einen klasse Anfang hingebaut, ja, und wollte eigentlich ja, bloß. Ja, da hast du mich echt überrollt. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Bundesversicherungsanstalt für Arbeitslose. Naja. Nee, aber ich wollte euch ja einen lieben Brief schreiben. Zum letzten Blue Moon vom, war das Sonnabend, jedenfalls über Schicksal. Und da habe ich die ganze Geschichte nochmal Revue passieren lassen. Und da wollte ich euch mal einen lieben Brief schreiben. Das war ein interessanteres Thema. Euch ist doof, das wäre zum Beispiel völlig unpassend, wenn du mir den jetzt schreibst. Das wäre unpassend, wenn du mir den Brief schreiben würdest, weil ich diese schöne Sendung leider nicht gemacht habe. Ja. Du musst die an, wer hatten die gemacht? Eine Dame, also ich nehme mal einfach eine nette Dame. Frau. Oh, das ist auch ein Unterschied. Dame, junge Frau. Ja, ich bin ja ein höflicher Mensch. Ja, na schreib doch an die Dame von Fritz. Also ich wusste ja leider nicht ihren Namen. Die Samstagdame vom Fritz, was? Vom Blue Moon. Ja, schreib die Frau. Ja, man so freut sich ja so was also, von. Ich hab hier fallen, denke ich, bin ich gerne ohne. Hallo? Ja. Bist du noch dran? Ja, das war Marion Brasch. Kann das sein? Das war ja eine Frau oder was? Ey, dürfen Frauen nicht Marion heißen? Sag mal, wo kommst du her? Ja, welche Ecke von Prignitz ist das, was der du. Und echt Kommunikationsschwierigkeiten. Ach so, da gibt's keine Marions bei euch. Doch, jetzt habe ich ja mitgeschnallt, dass ich hab Mario verstanden, deswegen. Marion? Ah ja. Wollen wir erstmal Schluss machen? Du stehst jetzt voll im Wald? Na, mir ist das, also zu dem Thema hätte ich nicht viel zu sagen. Also hier, BFA oder sowas, ja? Ja. Willst du, hast du ein Radio dabei? Nee, leider nicht. Oh. Wozu soll ich ein Radio mit haben, wenn ich gesund bin? Ey, wenn du gesund bist und zwei gesunde Hände hast, oder was? Ich hab ein Radio zu Hause, da muss ich gleich ins Bett rumschleppen. Naja, aber wenn man hören will, dann ist schon ganz gut, wenn das Radio ungefähr da ist, wo man selber ist, oder? Also, naja... Sag mal, aber du hörst zu Hause teilweise Radio? Nun kommt es ja drauf an, was ich machen will. Entweder will ich Radio... Ach, und heute hast du ja vorgenommen, ist Dienstagabend, nach 10, werden wir wieder mit dem Handy in den Wald spazieren gehen. Ach, das ist doch Quatsch. Ich hab mir das hier aus der Kneipe geholt, damit ich... Weil wieder mal der Münzer nicht funktioniert, ja? Ach, eben war noch der Wald, auf immer sind die Kneipe. Ach, nee. Mein Lieber, du versuchst mich ja doch hinter das Licht zu führen. Das ist ja echt toll, ja, wie du das immer wieder so schaffst. So teilweise, doch ansatzweise. Haben die da in der Kneipe ein Radio? Sicherlich haben die eine Kneipe ein Radio. Ja, siehst du. Bist du denn mit den... Naja, vielleicht können die mal kurz wenigstens, ist ja jetzt Bildungssendung, bist du denn so mit den Feinheiten des bundesdeutschen Versicherungssystems vertraut? Mit den Feinheiten, nicht nur mit den Grobmotoren-Dingen. Ja, aber es gibt doch so ein paar feine Sachen, die man wissen sollte. Was? Ja? Es gibt ein paar wichtige, feine Sachen, die man wissen sollte. Ja, dann klär mich auf. Nee, will ich ja gerade machen. Du müsstest du jetzt bloß schnell ins... in die Kneipe und voll das Radio auf Fritz total aufdrehen und dann nimmst du einen prima Vortrag für alle anwesenden Trinker über die Feinheiten der Bundesversicherungsanstalt. Also hast du eine Macke oder was? Wir sind hier zum... Ach, meinst du, wenn du da Fritz anmachst? Aber nicht um das und dies und. Meinst du, wenn du da Fritz anmachst, dann kriegst du gleich voll ins Rind? Nein, das nicht. Aber wenn das jetzt eine Diskussion da über BFA und so weiter. Ja, na nur kurz, 2 Minuten. Und danach könnten Sie. Ich kann ja mal Bulette den Vorschlag machen. Ja, geh mal rin. Sag ihm das mal. Sag, danach kommt auch wieder schicke Musik. Na, aber. Ja? Ist ja prima. Okay. Prima. Ist ja toll. Ja? Und nachher können wir auch noch ein bisschen Yoga machen. Tschüss. Ey, das war wirklich eine Wonne, mit dir zu telefonieren. Eine Wonne. Von wo aus genau rufst du an? Der scheint aber nicht weit aus der Kneipe gewesen zu sein. Wollen wir noch ein bisschen zuhören? So ist es in deutschen Kneipen, Kinder. So jetzt dazu. Ist ja interessant. Oh, ist richtig abhören. Alles ohne Beschluss der Staatsanwaltschaft. Ach Kinder, denkt ihr, der Depp fragt mal, ob er das Radio Fritz stellen kann? Jetzt hat er aufgelegt. Na fein, na fein. Bitte. So, dann hören wir mal noch ein bisschen BFA, denke ich. BFA ist total interessant. Die BFA, der zentrale Rentenversicherungsträger der Angestellten mit Sitz in Berlin. Ich will mal sehen, ob ich scratchen kann. Rund 13.000 Mitarbeiter sind für unsere Versicherten tätig. Sorry, so leicht. Über 10.000 davon in Berlin. Die übrigen in allen Teilen der Bundesrepublik. Ihr Partner ist die BFA, wenn es um ihre soziale Sicherheit geht. Nicht üblich zu stellen. Besonderen Grund dafür. Erstens verstehen wir Kinder, uns nicht als Behörde doch, im landläufigen... Ich pflege demnächst vielleicht mal einen Donuts auf meine BFA-Singles und so ein bisschen, wenn es zu lahm ist, dann wird immer ein bisschen gescratcht. Wir verwalten uns selbst. Die übrigen Angestellten und Rentner verwalten die BFA. Ihre Bundesversicherungsanstalt. So macht man dem Ostler das neue System schmackhaft. Natürlich können nicht 15 Millionen Angestellte und Rentner zusammenkommen. Klingt klasse, aber eigentlich müsste man noch eine andere Platte dazu mixen. Das versteht sich vom selbst. Deshalb entsetzen diese 15 jetzt Millionen übereinander ihre her. Vertreter zur BFA. 30 Vertreter der Angestellten und Rentner bilden zusammen mit 30 Vertretern der Arbeitgeber. So, und das wollen wir mal offen lassen. Ein bisschen geheimnisvoll, das ist eine Sendung, die ja auch zum Nachdenken anreden soll. Also die Rentner und Millionen Vertreter bilden zusammen mit ihren. Wer weiß, was die da bilden, das wird man wohl nie so genau mehr rauskriegen. Ich würde denken, dass wir uns jetzt erstmal vielleicht den Hype-out... Wir müssen ja, ich bin ja total im Zeitverzug, einfach durch ein hochintelligentes Gespräch, was mich 10 Minuten wertvoller Sendezeit gekostet hat. Das poppt hier wieder so, dieses Mikrofon. Total im Verzug. Und wir müssen uns jetzt einfach mal schnell den Anrufbeantworter von der letzten Sendung... den Anrufbeantworter von der letzten Sendung. Eure Beiträge zum Thema Amerika. Amerika ist cool. Oh, stimmt. Kuttner, I love your blonde hair. Wo bin ich denn jetzt? Das Telefon. Ja, hallo Kuttner. Hey, ich muss nächstes Jahr nach Harlem. Ja, zum Austausch. Dafür kommt einer aus Harlem nach Berlin und jetzt sieht er nicht mehr so rosig aus. Ich hoffe, du kannst mir mal einen Tipp geben. Hallo. Kuttners überlange Telefonate sind ja extrem buchtlich. Ja, ich wollte was für Amerika sagen, weil ich bei der anderen Leitung nicht durchkomme. Und zwar geht es um das Jimi Hendrix Museum in Seattle, das geplant ist. Das ist mal in der Berliner Morgenpost aufgetauchte Artikel, weil Kuttner ja irgendwie ein Jimi Hendrix-Fan ist. Ja, hallo Kuttner, ist echt irre, dass du heute die Anrufe so lang streckst, irgendwie toll. Ja, hallo, also wenn ich in Amerika denke, da muss ich immer jetzt mal so als Denkanstoß daran denken, dass die Amerikaner auf der Landschaft sind, was eigentlich gar nicht gehört, weil sie haben es ja irgendwie schon mal früher den Indianern weggenommen. Ich wollte mal sagen, dass diese Überlegung oder dieses Ding von Kuttner schön fand, wie er gesagt hat, in so einem alten Chevy durch Amerika fahren und dann Tokotronic hören. Hallo, hier ist Janine und ich wollte sagen, ich war ja noch nie in Amerika, aber Amerika ist für mich immer so die Mischung zwischen Hotdog und Pamela Anderson. Ich bin hingegen einer ganz entgegengesetzten Meinung und behaupte, dass in Dingen, worüber man vornehmlich in der Philosophie eine geraume Zeit hindurch gestritten hat, niemals eine Wortstreitigkeit zum Grunde gelegen habe, sondern immer eine wahrhafte Streitigkeit über Sachen. Das war der Herr Immanuel Kant im Jahre 1786. Amerika ist wie ein Kaugummi. Erst schmeckt er toll, dann immer langweiliger und schließlich spuckst du ihn aus. Aber wehe, wenn einer an deinen Schuhen kleben bleibt. Wenn's blöd läuft, klebt er dort für immer. Ich bin dafür, Kuttner sollte aufhören, mit Schnäppchen schlagenden deutschen Hausfrauen in Amerika zu quatschen, sondern sollte mal endlich Musik machen. Ja, wir haben eigentlich nur beschlossen, dass er den Kuttner mal in Urlaub schicken sollte, wa? Weil so viel Scheiße, wie der erzählt, das geht ja nicht mehr. Hi Kuttner, hier ist Bastian. Englisch kann ja heutzutage jeder. Da braucht man Jalovac. Heute hat hier der Sluchac. Mensch, warum geht denn keiner an der 74 81 110 ran? Nun ruft schon mal ein Mann an hier und keine Sau geht da ran. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Winke, winke. Guten Tag, meine Damen, guten Tag, meine Herren. Gleich zu Beginn wollen wir uns sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Wir, das ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, kurz BFA genannt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ihr habt immer so rätselhafte Phänomene zwischen Himmel und Erde. Zum Beispiel, ich habe überhaupt noch nicht die Telefonnummer angesagt und ihr ruft schon alle an. Ich habe noch kein Thema angesagt und ihr ruft schon alle an. Da wundere ich mich dann doch sehr. Ich sag mal hier nochmal die Telefonnummer, ja? Wenn Sie glauben. Nochmal, wenn Sie glauben, nochmal, ist gut. Wenn Sie glauben. Ich achte, ich bin ja jemand, der auf seine Worte Acht gibt. Wenn Sie glauben. Und nicht nur auf seine Worte, sondern auch auf die Worte der anderen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, das können wir dann machen. Wahrscheinlich erst nach den Nachrichten. Wir brauchen ja den Zusammenschnitt von der Idee von der letzten Sendung und dann würde ich vielleicht das Thema erklären und vorher aber. Wenn ich einen Kollege hochachte und liebe, dann ist es Johnny. Der hat vorhin toll gesagt, also weil der schafft es dann auch so Bögen zu schlagen, dass man einfach gespannt ist und dran bleibt am Radio. Zum Beispiel, dass jetzt gleich die Nachrichten kommen und danach geht's weiter. Und da ich ja auch wissbegierig bin und viel lerne und mir jetzt die Fantasie habe, dass Johnny jetzt in seinem Auto sitzt und möglicherweise zuhört und sich freut, wenn er hier auch als Vorbild von mir gehandelt wird, dann würde ich jetzt selber diese Ansage, die ich vorhin von Johnny gehört habe, insofern würde ich das Copyright bei ihm lassen, würde ich jetzt auch machen. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen Musik und dann kommen die Nachrichten und danach geht's weiter. Weiter. Und ist eine Musik, die man auch schon lange nicht mehr gehört hat, die aber doch total absolut prima ist. Thank you. Schulaufgaben machen, so gut wie sie die süßen Sachen. Bonbonfabrik. 22.31 Uhr. Kurzinfo. Angriffe. Die bosnische Hauptstadt Sarajevo ist am Abend offenbar von serbischen Einheiten beschossen worden. Am Mittag hatten NATO-Kampfflugzeuge Stellungen der bosnischen Serben bombardiert. In der Nacht zuvor war ein Ultimatum an die Serben abgelaufen, ohne dass die schweren Waffen um Sarajevo abgezogen wurden. Aussage. Der französische Präsident Girac hält an den Atomversuchen im Südpazifik fest. Möglicherweise werde es weniger als die geplanten 8 Atomexplosionen geben, sagte Girac. Krise. Der Friedensprozess für Nordirland tritt auf der Stelle. Ein geplantes Treffen zwischen Vertretern Irlands und Großbritanniens wurde abgesagt. Hintergrund ist ein Streit um die von Großbritannien geforderte Entwaffnung der nordirischen Untergrundorganisation IRA. Brandstiftung. Das Feuer in einem türkischen Wohnhaus in Lübeck ist nach Polizeiangaben vorsätzlich gelegt worden. Bei dem Brand waren gestern Nacht 2 Menschen getötet und 20 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Debatte. Der Bundestag hat 4-tägige Beratungen über den Haushalt 1996 aufgenommen. Finanzminister Weigel will knapp 452 Milliarden Mark ausgeben. Kürzungen in Milliardenhöhe soll es bei der Arbeitsmarktpolitik geben. Wetter. Temperatur in der Nacht 11 bis 8 Grad, kein Regen. Tagsüber heiter bis wolkig, vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Neulich bei Harald. Hallo. Ich bin Graf Dracula und ich sauge dir jetzt dein Blut aus. Hallo, ich bin Harald Pischke und ich hau dir jetzt in die Fresse. Zur gleichen Zeit im Radio. Am Samstag, den 9. September, 12 Uhr, steigt im Park des Schlosses Schenkendorf zu Schenkendorf bei Königs Wusterhausen die große Blutspendeparty bei Dracula. Ja, und? Naja, da kannst du ein Auto gewinnen oder ein Mountainbike. Ein grünes? Nee, blutrot. Also kein grünes? Nee, ein rotes. Und was gibt's zu essen? Transsilvanischen Erbsentopf, Vampirspieß, Fledermauswürste. Geil! Und Live-Musik ist auch. Und Hopseburg. Kann man auch Blut spenden? Na klar, sonst wär's doch keine Blutspendeparty. Inzwischen bei Harald. Ja, also... Ja, wir haben uns vertragen und gehen dahin, nach Schloss Schenkendorf. Am 9. September um 12 Uhr mittags. Zur gleichen Zeit im Radio. Fritz. Ja, nicht nur Fritz Sprechfunk. Man, das mit den Fresserhunden fand ich auch nicht schön. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Guten Tag, meine Damen, guten Tag, meine Herren. Gleich zu Beginn wollen wir uns sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Wir, das ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, kurz BFA genannt. Ich muss jetzt einfach nochmal erklären, das ist einfach eine Single, die mir total prima gefallen hat, die ich am letzten Wochenende auf dem Flohmarkt gekauft habe und die auch weder frauenfeindlich noch irgendwie anders verachtend aussieht. Die ist einfach orange und ist von der BFA und ist super angesagte easy listening Musik und ist auch drüber ist ein bisschen easy speaking und man kann eine Menge dabei lernen und darum denke ich, dass ich die immer wieder mal ein bisschen spielen sollte. Handelt sich nicht dabei, im Radiohandbuch würde da wahrscheinlich Running Gag stehen, ist aber kein Running Gag, sondern ist Herzenssache bei mir. Wir hören jetzt noch gleich erstmal jetzt kommt eine Musik und danach geht's weiter. Da, und danach geht's aber weiter mit dem Zusammenschnitt von DD von der letzten Sendung. Und die Musik, die wir jetzt hören, ist einer dieser Zwangstänze, die im Westen eingeführt wurde, um da die Leute bei Laune zu halten und von politischen Demonstrationen wahrscheinlich abzuhalten. Ist im Grunde wahrscheinlich die Antwort auf den Lipsi, der im Osten erfunden wurde, aus Leipzig. Lipsi. Und weil man denkt ja immer, im Osten haben die nur Blödsinn gemacht. Das ist jetzt der Beweis dafür, dass sie auch im Westen Blödsinn gemacht haben, aber mit klasse Layout. Die Single sieht total prima aus. Eine nette junge Frau, die die Ledkiss-Schritte vorführt. Erst Beine geschlossen, dann rechtes Bein vor, linkes Bein vor und dann hüpft sie so in die Luft und schlägt ihre kleinen Füße gegen ihre kleinen hören wir rein. Absolut geile Musik. Mir ist auf jeden Fall, man kann entweder auf Musik Gruff sprechen, das machen viele Kollegen, die dann denken, dass sie vielleicht so Stütze brauchen, um sich darauf mit den Worten zu bewegen. Ich gehe bei mir davon eher aus, dass meine Worte raumgreifender Art sind, sodass Musik da nur stören würde. Und darum ziehe ich dann nicht den Regler runter. Kollegen würden jetzt den Regler runterziehen und weiterreden. Man bewegt sich dann natürlich auf sicherem musikalischen Boden, wenn man redet. Aber ich ziehe dann vor, einfach zack anzuhalten, die Musik, und dann meine Worte wirken zu lassen, die Stimme wirken zu lassen, das ein bisschen sonor klingt. Zu lassen. Ich stehe hoch aufgerichtet hier im Studio, habe auch den Gürtel um den Loch weiter eröffnet. Es gibt ja auch ganz haltlose Kollegen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will. Und kann er dann auch resonieren lassen in meinem hier in meinem Brustkorb oben resonieren lassen, und dann klingt es eben so total sonor. Und jetzt geht aber die Musik weiter und danach hören wir dann den inhaltlichen Zusammenschnitt von der letzten Sendung von DD an. Zweimal von war jetzt nicht schön, aber ich wusste mir jetzt im Moment gerade eben nicht anders zu helfen. Ledkiss. Wobei, das ist schwierig. Man muss, wenn man dann die Aus-Taste drückt und unterbricht, muss man den Rhythmus finden. Ich glaube, es mir jetzt fast, nee, das wird jetzt Nachhall geben. Hat Nachhall geben, scheiße. Das ist, blöd ist natürlich auch, dass der Plattenspieler große Trägheit hat, schwerer Teller und anlaufen muss. Da kommt man völlig aus dem Rhythmus. Wer jetzt mitgetanzt hat, der müsste jetzt in der Luft hängen und die kleinen Beine gegen das kleine Dings da. Ist übrigens von einer seriösen Musikfirma, Polydor. Die verlegen auch Jimi Hendrix. Da juckt einem noch das Tanzbein, oder? Mir jedenfalls. Scheiße, ist mir entfallen. Seinen bleichgesichtigen Blutsbruder Old Schnatterham. Winnetou. Winnetou war 17 Monde fort. Nimm diesen Donnerstock. Er kann auch eine Winchester sein. Zum Zeichen Winnetous Freundschaft zu seinem Blutsbruder. Ah, ich war ja nicht mal in Austin, Texas. Wo war mein Blutsbruder all die Monde? Nashville, Tennessee. Winnetou weiß, dort leben viele Bleichgesichter in großen Tippis. Und haben seltsame Gebräuche. Au, doch wo ist Old Schnatterhams Pferd? Er war der beste Hengst längst im Wilden Westen. Nur war der von der Kondition her nicht halb so gut ausgestattet wie ich selber. Ich hab total prima durchgehalten. Doch der Mustang meines Bruders ist unter den mörderischen Strapazen. Unter meinen wahrscheinlich festen Gasfußtritten. Zusammengebrochen. Ah, ja. Und in die ewigen Weidegründe Manitus eingegangen. Oh, dort die Sioux. Stimmt. Sie sind auf dem Kriegspfad. Ah, das ist natürlich bitter. Sieht mein Bruder diese Fußspuren? Na, den kennst du doch. Sind es nicht die Fingerabdrücke von John Wayne? Du sagst es. Der alte Kempe, ein Riese, ein Mann, wie er sein muss. Und dann hat er Schuhgröße 36. Hier hat ein schwerer Kampf stattgefunden. Ich hätte gern ein Bier. Feuerwasser benebelt den Geist. Wir sollten uns vielleicht einfach zur Beruhigung und als Belohnung für die Strapazen des Tages vielleicht eine kleine Flasche Bier kaufen. Oder den Sioux Feuerwasser geben. Jedenfalls ist erstmal 2 Minuten, sagen wir mal 2-3 Minuten Waffenstillstand und Ruhe. Und dann kommt er ganz vorsichtig ran, bunt behängt mit Schlüsselbund, Handschellen, Schlagstock, Taschenlampe, Pistole und noch irgendwelchen undefinierbaren anderen Gegenständen. Hm. Und dann ist er da, der Indianer. Einer, der lauert jetzt schon da drüben. Mein Bruder halte seine Zunge im Zaum. Aber das geht ja nicht. Warum? Darum muss ich dann einfach losschnattern. Darum ist dein Name Old Schnatterhand. Hm. So wie man mich, Winnetou, den Häuptling der Apachen, nennt. Massenhaft Indianer, war irgendwie ist die größte Indianergegend da. Die Jagdgründe der Apachen. Also, der Indianer war ja auch ein bisschen eine Enttäuschung, muss ich immer sagen. Manitus Kinder, alle verschieden. Klar. So wie auch kein Baum dem anderen gleicht. Also quasi Arschesicht, also kaum Ähnlichkeiten, immer einen individuellen Hintern hat jeder Mensch. Hau, so will es Manitou. Und gibt es Zusammenhänge zwischen Gesichtsausdruck und Arschausdruck? Old Schnatterhemd reitet auf Schwein. Woher stammt es? Aus Texas. Vergleiche er selbst. Rosiges Bleichgesicht. Anders, schneller, größer, dreckiger oder weiß ich irgendwann. Von Old Schnatterhemd und Schwein. Was Schwein teuer war, aber total prima. Das Bleichgesicht meines Bruders ähnelt dem des Schweines. Sein nur nicht so rosig. Oder werde ich gleich Winnetou getroffen. Da kommt doch aber alle zusammen, oder? Wann wird Winnetou seinen Blutsbruder wiedersehen? Bevor du stirbst. Guten Tag, meine Damen, guten Tag, meine Herren. Gleich zu Beginn wollen wir uns sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns zuzuhören. Wir, das ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, kurz BFA genannt. Herzlich willkommen in den Fritz Top 40. Das ist jetzt der Neueinsteiger, das orangene Album der BFA. Ich denke, eine Musik, die möglicherweise durchaus das Zeug dazu hat, einen der oberen 5 Plätze zu erreichen. Jetzt, ich hab nochmal einen Blick nach innen in die Trickkiste gewissermaßen. Ich sollte den Schwein grüßen. Der macht immer diese Zusammenschnitte. Da hat er dann meine Stimme, dann hat er seine Stimme, ein bisschen Musik dazu und dann fehlte ihm für den heutigen Zusammenschnitt ein Schwein. Und da hat dann einen Freund gehabt, der hatte Schwein im Mim. Ich habe leider den Namen vergessen, den sollte ich aber grüßen, was ich hiermit gemacht haben will. Wir hören mal jetzt noch eine Letkiss-Variante und dann würde ich vielleicht endgültig, die Spannung steigt, das Thema verraten. Ist Letka Janka. Tanzt man... Ach nee, ich wollte ja nicht auf Musik sprechen. Ich brauche ja Raum. Eine Musik, die man tanzt wie den Letkes. Ist vor allen Dingen der Unterschied zu anderen modernen Musiken, die jetzt oft viel und gern gehört werden, ist Polonaise tauglich. Ja, alle, die jetzt in größeren Gruppen und Rudeln vorm Radio sitzen, auch die Kneipen in der Prignitz, könnten sich jetzt langsam von ihren Stühlen erheben, die Hände auf die Schultern legen und durch die Kneipe tockeln. So wie wir ewig gut gelaunten Fritzen es jetzt hier im Studio machen, warum ich leider jetzt nicht mehr in der Lage mich sehr weitere Zwischenbemerkungen zu machen. Wir müssen hier polonisieren. Johnny, nimm's Fuß vom Gas. Nimm's Fuß vom Gas. Den Fuß. Ey, die anderen aber auch, die im Auto jetzt Radio hören. Alle einen Fuß vom Gas, ja, nicht, dass jetzt Donny überholt wird. Nicht gedacht, dass ich noch so tanzen kann. Lange nicht mehr so viel. Seit dem letzten Nationalen Jugendfestival nicht mehr so fröhlich gewesen wie jetzt. Jetzt müssen wir aber langsam zum Thema kommen. Ich sage noch mal die Telefonnummer durch. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Ich sage die natürlich nicht durch. Die Klasse durchsagen. Wenn Sie glauben. Stift und Papier zur Hand. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Vortrag. So, liebe Kinder, wir leben ja alle, einer wie der andere, in einer hochspezialisierten Welt. Wenn jetzt zum Beispiel nicht ganz zufällig, wie ich hier stehen muss, die Rede zum Beispiel auf Stichworte wie Experiment. Oder, Achtung, Überschrift für die heutige Sendung, junge Menschen im Selbstversuch. Jeder normale Durchschnittsmensch in jeder normalen Durchschnittsradiosendung. Erst einmal an Wissenschaft, Physik, Agrologie, Raumfahrttechnologie oder vielleicht auch an den Freilandversuch Sozialismus denken. Soweit die Hierarchie gesellschaftlicher Spezialisierung. Daneben aber, darunter und nicht selten auch hinter den Trugbildern, die gesellschaftliche Normalität vorspiegeln, liegt aber ein weiter Bereich, ein weites Feld, um mit Günter Grass zu sprechen, alltäglicher Experimente und Selbstversuche, gibt es die nicht allzu kleine Gruppe junger Menschen, die auf deutschen Toiletten, vor deutschen Fernsehern, in deutschen Küchen und deutschen Kellern mit interessanten Experimenten beschäftigt sind. Experimente, deren Sinn vielleicht nicht auszumachen ist. Experimente, die vielleicht auch einfach ganz doof, aber doch hochinteressant sind. Experimente eben im Low-Fidelity-Bereich. Und da fällt mir gleich eine Ungerechtigkeit der deutschen Sprache ein. Low-Fidelity, immer blöder abgekürzt als Low-Fi, wo es doch ausgesprochen schöne Assoziationen gibt. Bei welch anderem Worte ergebe sich ein Assoziationsbogen, der von Fidel wie fröhlich bis hin zum Urvater der kubanischen Revolution reichte. Fällt euch da was ein? Nein, mir auch nicht. Schade, dass es abgekürzt wird. Und wahrscheinlich nur, weil so schöne Assoziationen nicht vorgesehen sind in der Gebrauchsanweisung für deutsche Sprache. Na egal. Thema heute also: Ihr im Experiment, ihr im Selbstversuch. Kein leichtes Thema, eine Herausforderung, ein Experiment quasi auch für mich. Hut ab, Sprechfunk, eine Sendung, die im Interesse des menschheitlichen Ringens um Wissenserweiterung und Verbreiterung besteht. Bezahlt aus euren Gebühren. Ich bin stolz auf mich und euch, das aber später. Junge Sprechfunkhörer im Selbstversuch. Ich bin gespannt. What do you want? Kinder, eine klasse Musik. Wenn mich nicht alle täuscht, ich bin im Instrumenteraten nicht so klasse, dann ist das aber super Bariton-Saxophon oder Bass-Klarinette. What do you want? Saxophon ist er. What do you want? Red light. What do you want? Prima Ami-Platte, Frohlich Dinner heißt die von den, also der Song war eben von den Sandabs. Trap Louie heißt dann, das hat man aber auch hören können. Warum sage ich das? Weiß ich auch nicht, warum ich das sagen wollte, weil das bloß irgendwie klar, ach, ja, weil doch überall jetzt, überall immer Easy Listening angesagt ist und das ist echt eine der allerschönsten, Easy Listening Platten, die bei Romulan Records irgendwo in Hollywood, Kalifornien erschienen ist. So, jetzt können wir langsam lostelefonieren. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst, dass ihr jetzt hier spannende Quoten und schweißtreibende Selbstversuche von euch schildern sollt, beziehungsweise Experimente, die ihr vielleicht an anderen, an kleinen Geschwistern, an Eltern oder Großeltern Haustiere fände ich nicht schön, unternommen habt. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist der Reinhard. Reinhard, bist du denn, sagen wir mal, jemand, der im Geiste des wissenschaftlichen Fortschrittes hin und wieder sich zu Hause einschließt und so Sachen macht? Ja. Ja? Ja. Ehrenwort? Ja. Ja? Ja, ich experimentiere gerade, was passiert, wenn ich auf die Taste drück. Sag mal, jetzt probier ich auch mal. Ach, da ist er weg. Tag, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Ja, Tag. Hi, Kuttner. Wer bist denn du? Ich bin Andreas. Andreas, du bist auch ein junger Forscher? Naja, was heißt junger Forscher? Ja oder nein? Ja. Und du hast doch schon wichtige Experimente gemacht, die jetzt aber bloß bisher noch keine Öffentlichkeit erreicht haben, weil dein, sagen wir mal, dein Manuskript vom Science Magazine abgelehnt oder Nature oder wie das heißt, abgelehnt wurde. Naja, oder doch, die Öffentlichkeit haben sie schon erreicht. Ja? Nur nicht die breite Öffentlichkeit. Was war denn, die Frage, die dich interessiert hat, als du dein Experiment gestartet hast? Na, meine Frage war, wie reagiere ich auf Alkohol? Ah ja, das ist ja, glaube ich, ein relativ verbreitet, ein bevorzugter Selbstversuch, gerade bei jungen Menschen. Wie alt warst du denn, als du den Versuch unternommen hast? Naja, ich könnte jetzt lügen und meine Freunde sagen, ich soll sagen 13, aber wir waren... Wie, ihr wart 14? Nein, 19. 19, na, ist doch immer noch ein Grund zu lachen. Warum sind da deine Freunde so still? Was? Ich hab doch eben gesagt, das ist durchaus immer noch ein Grund zu lachen. Und dann meckern sie ja nicht mehr im Hintergrund. Doch, jetzt meckern sie wieder. Ah, doch, die schön. Lachen verdammt dolle. Ja, es gibt ja wenig Leute, die so auf Knopfdruck lachen können. Ja, die können. Soll ich dir mal die Stelle verraten, wo man immer lachen muss, wenn man da anfasst? Nein. Doch, verrate ich dir mal. Hol dir mal ihn ran. Oder ist da jemand, den du vielleicht lieber anfassen würdest als ihn? Nein, leider nicht, aber ich habe... Ich habe noch eine helle, glockenhelle Frauenstimme da klingeln gehört. Ja, das war... Ach, also jetzt machst du mich? Ja, genau, er ist noch im Stimmbruch. Ja? Na, dann nimm den. Hab ich. Hast du ihn? Steht er da bei dir? Ja. Der soll mal die Arme hochmachen. Der muss mal das Hemd hochkrempeln. Jetzt gleich ein Versuch, ja? Oh, kann, können Menschen... Wie? Wahnsinnig viele Brusthaare sehe ich gerade. Brusthaare? Ja. Da hast du dir den Ältesten gegriffen, oder was? Was? Da hast du dir den Ältesten gegriffen. Naja, nein. Na, ist auch ja. Der muss mal den Oberkörper halb frei machen. So ein bisschen hochziehen. Ist erledigt. Ja, nicht, dass die roten Punkte zu sehen sind? Sondern vom Gürtel bis unter die roten Punkte? Hat er so weit hoch? Ja, klar. Und jetzt die dritte Rippen von unten. Da musst du nur raufdrücken und dann müsst du eigentlich loslachen. Nee. wer hat denn jetzt gelacht? Klappt nicht richtig. Oh Mann, hast du vielleicht dich verzählt? Nein, die Rippen kann man klasse sehen. Ja, und die dritte von unten, du musst dran denken, die erste ist ganz klein. Die geht oft gar nicht bis nach vorne. Bei mir kommt die kaum über die Seite rüber. Naja, es klappt nicht. Guck mal, wie weit geht denn bei dem die erste Rippe von unten? Die erste Rippe, na, die ist circa 2 Finger über dem Bauchnabel. Was, so hoch? Na, ah, nee, dann hast du dich, habt ihr euch verzählt. Dann müssen wir das Experiment jetzt abbrechen. Das ist, mein Physiklehrer, wenn es nicht geklappt hat, hat er gesagt, liegt an der Luftfeuchtigkeit. Bei euch wahrscheinlich auch. Also 19 Jahre, wie sieht dann die Versuchsanordnung aus? Naja, die Versuchsanordnung war mir im Urlaub. Und ja, das ist jetzt aber uninteressant. Ja, okay. Ja, ob, sagen wir mal, ob das Labor jetzt auf Hawaii steht oder unter Wasser. Das ist nur, wenn das für das Experiment jetzt wirklich von tragender Bedeutung ist, dann würde das, sagen wir mal, interessant sein. Ja, aber ob das jetzt im Urlaub... Versuchsstoff war eben Sangria. Sangria. Ja, Sangria. Ja, Sangria. Ey, du schaffst es nie zum Nachrichtensprecher. Wenn du zum Beispiel sagen müsstest, 10 Kilometer Stau bei Sangria, dann würdest du sagen, 10 Kilometer Stau bei Sangria. Na gut, du weißt, was ich meine. Ja, und dann würde jemand denken, oh Gott, ist der bekloppt, kennt sich nicht aus in unserem schönen Heimatland. Mal, das wird an den Nachwirkungen von dem Experiment liegen. Na, war denn das, ich nehme mal an, dass du einfach, du willst einfach bloß sagen, dass du dir da irgendwie die Birne voll geknallt hast und das war das. Ja? Das ist jetzt Grund für mich, das Gespräch abzubrechen. Tut mir sehr leid. Ich würde euch raten, sucht mal eure dritten Rippen von unten. Habt ihr eine Weile zu tun mit. Möglicherweise habt ihr auch viel, viel Spaß und gebt euch meinetwegen dem Sangria-Genuss hin. Tschüss. So, Kinder, also so eine Art Selbstexperimente. Nee. Tag, wer bist denn du? Versucht einfach einer mir Konkurrenz zu machen und Chaos im Radio zu erzeugen. Aber es reicht ja schon, wenn Chaos im Radio ist. Chaos im Radio ist ja nervt. Hallo? Ist da jemand, mit dem man sich unterhalten könnte? Völlig durchgeknallt, der junge Mensch. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Lauter frustrierte junge Radiomacher, die denken, sie könnten es besser. Hallo? Ferdinand. Heute für euch ein Lehrer. Lieber Onkel Ferdinand, da drohen dann doch die Hörer einzuschlafen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ja, hier ist der Henrik. Tag, Henrik. Ja. Würdest du dich denn von vornherein jetzt wirklich mal ordentlich als jungen Forscher klassifizieren? Ich dich als jungen Forscher? Nee, nicht mich, dich? Ich mich, ja. Ja, du dich? Nee, ja, nee, ich meine, bisher waren ja nicht so viele interessante Geschichten hier zu hören. Ja, nee, ja nicht. Ja, nee, meine ist auch nicht so interessant, aber ich kann das... Ah, ein großer Einstieg, aber mein selbstkritisch, das freut mich schon mal. Ja, nee, ich habe mal in jungen Jahren versucht, also ich war vielleicht 2. oder 3. Klasse oder so, meine Mutter über den Löffel zu ziehen. Also jetzt nicht bildlich... Ach, und da bist du in die Küche gegangen, hast du halt irgendwie Besteckregal aufzumachen oder was? Nee, du weißt ja vielleicht selber, wie das früher war, das gab früher keine Tintenkiller zu kaufen, also im Osten jedenfalls. Ah, ja. Ja, und da musste man sich irgendwie selber helfen. Und dann gab's diese lustigen Heftchen, diese A5-Format oder was das war, und da hat man dann Mathematikaufgaben drin gerechnet. Hm. Und wenn man sich verschrieben hatte, dann war ja natürlich scheiße. Und dann Hab ich halt zu Hause gesessen und gab immer Ärger, wenn ich irgendwie rumgeschmiert habe oder so. Ah ja. Ja, und dann habe ich irgendwie mich total verschmiert in dem Heft und habe gedacht, ja scheiße. Und dann halt, hast du denn jetzt einfach bloß zu einer Notlösung gegriffen oder bist du das wirklich wissenschaftlich experimentell annähern? Ja, nee, ich hab also hast du erstmal deinen weißen Kittel angezogen, die Säureschutzbrille und die Gummihandschuhe? Nee, aber nee? Ich bin erstmal, um die Situation zu analysieren, bin ich erstmal also ruhelos durch die Wohnung gelaufen und ja, und dann kam mir halt eine Idee. Hab gedacht, irgendwie muss das jetzt aus dem Heft raus. Und rausreichen ging nicht, weil Mutter zählt die Seiten. Das Ach echt? Ja, nee, das ging's nicht. Ja, und dann vergingen darüber also auch Stunden und es wurde auch immer dunkler draußen und dann habe ich halt ein Radiergummi genommen. War ja, lag ja nah und hab das halt wegradiert. Und hab so lange radiert, bis auch diese vorgefertigten Kästchen da wegradiert ja. waren. Das sind immer so blaue Linien. Und die waren auch weg. Und halt gedacht, jetzt siehst du das ja, wenn das weg ist. Und hab das nachgemalt. Aber ich hatte also in meinem, ich sag mal, um jetzt hier mal bei der Sache zu bleiben, in meinem Laboratorium, ja. Halt nur so dicke Filzstifte und hab also auch blau rausgesucht und hab angefangen zu malen. Und dann waren das ganz dicke Linien auf einmal und die passten auch von der Farbe nicht. Dann dachtest du, das fällt auf. Wirst du mal alle dünnen Linien auf dick machen, dass es nicht auffällt? Nee, das wäre ja auch zu aufwendig. Ah. Heft hätte ich das ja machen müssen. Und dann habe ich also nochmal radiert und das ging auch wieder weg. Und dann war nachher ein Loch in der Seite. Und das war etwas peinlich. Und, aber da deine Mutti nicht die Löcher, sondern nur die Seiten erzählt hat, ist es nicht aufgefallen. Ja, nee, und man lernt ja auch daraus und das nächste Mal habe ich dann einfach ein neues Heft genommen. Ach, aber wenn du dann Pech hast, hättest du ja dann vorher, sagen wir mal, wenn du dir das auf der vorletzten Seite passiert, hättest du ja vorher das ganze Heft abschreiben müssen. Ja, das stimmt. Aber man kann auch noch zum Beispiel ein Hausaufgabenheft, habe ich früher, wenn ich immer einen Eintrag bekommen habe oder wenn irgendwas war irgendwas mit Rot drin geschrieben, habe ich immer noch ein extra Hausaufgabenheft gehabt und habe die Seiten ausgewechselt. Ah ja, clever. Clever, ne? Ja, aber was? Das war jetzt eher Kategorie Notlösung, war noch nicht so richtig versucht, den du unternommen hast. Ja, nee, doch, und? Manchmal ja? gehen die Versuche ja auch schief, dann ist das doch dann aufgeflogen und ich meine, das war dann so ein Misserfolg eher. Aber so richtig Experimente hast du nicht gemacht? Nee, naja, doch mit Feuer und was man so macht als kleiner Junge, ne? Ja, naja, nicht mit Feuer, was man so macht. Man muss jetzt schon, glaube ich, dann, das ist jetzt vor allen Dingen ein Appell an die übrige Hörerschaft. Man muss jetzt schon in eine geordnete, sagen wir mal, dem in meinen Menschenverstand nachvollziehbare Form und Erzählweise bringen, dass es dann wirklich, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, bloß so hingehuscht war oder vielleicht ein Zufallstreffer, doch den Anschein einer wissenschaftlichen Arbeitens bekommt. Und man muss im Grunde so tun, als ob man auch dabei Protokoll geschrieben hätte. Und wenn ich jetzt jemanden frage, ob dabei Protokoll geschrieben würde, dann würde ich gerne die Antwort ja hören. Ach, da fällt mir ein, wir haben im Biologieunterricht früher mit Bohnen experimentiert. Aber naja, in der Schule, nee, aber so, dass man selber experimentiert. Ich habe zum Beispiel mal Gesundheitsdrinks hergestellt. Ach. Ja, ein Experiment, was kläglich gescheitert ist. Aber glaube ich nur einfach dadurch, dass mein Magen irgendwie wissenschaftsfeindlich war. Ja, der hab unterschiedliche gesunde Getränke, Hustensaft, Kamillentee. Mhm. Ich war noch so, ich weiß nicht, was noch so dabei war. Irgendwie zusammengekippt und dachte, das ist gesund, wirst du mal trinken. Ja. Ja. War dann aber doch nicht ruhig. Ja, nee, mein Magen war wissenschaftsfeindlich. Ja, ja. Hm. Okay, danke. Ja, gut. Danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Und würde jetzt nochmal nachdrücklich an alle nachrückenden Anrufer appellieren, dass sie sich doch versuchen, einer wissenschaftlichen Sprache und vor allen Dingen einer rationalistischen Sicht auf das von ihnen veranstaltete Experiment, auch wenn es vielleicht in früher Jugend stattfand, befleißigen. Und dass sie auch versuchen, das also in einer Art und Weise zu objektivieren, dass in der grundsätzlichen Merkmale von Experimenten ist ja ihre Wiederholbarkeit, dass man also bei der gleichen Versuchsanordnung, bei den gleichen Arbeitsschritten zu den gleichen Ergebnissen kommt. Das zeichnet wissenschaftliche Experimente aus und es sollte aber auch ordentliche unwissenschaftliche Experimente auszeichnen, die möglicherweise ja keinen Sinn haben, dem Menschheitsfortschritt nicht dienen, aber doch den Erkenntnissen, die der Einzelne in seinem Erwachsenwerden gefördert, begleitet, geholfen haben. Tag. Ja? Ja. Hallo Kuttner. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Martin. Du bist der Martin? Ja. Du bist auch ein begnadeter junger Forscher. Naja, begnadet sicherlich, aber nicht mehr allzu jung. Ah gut. Nur noch mitteljung. Begnadeter ist mir jetzt wichtig als jung. Ja, also aber begnadet bist du sagen, ja. Und hast doch kannst doch stolz auf unterschiedliche Versuchsreihen, die du so vorgenommen hast, zurückblicken. Ja, eigentlich permanent. Ja. Ich habe also das große Glück, nicht nur Selbstversuche, sondern auch Fremdversuche ständig durchführen zu dürfen. Ach, also fast Versuche an dir unternommen? Versuche an anderen? Ja. Und auch so eine, sagen wir, Freilandversuche? Ja, Freiland, ja, wenn man Freiland ja? Auch als überdacht sie dann ja. Meinetwegen überdachter Freilandversuch. Kriegst du ja Geld dafür. Du kriegst Geld dafür? Ja, das ist. Dann ja. Bist du richtig in einem wissenschaftlichen Institute beschäftigt. Nö, das nee? Nicht. Aber also, du machst. Oh, jetzt. Also Institut, mein Chef sagt auch immer, das ist ein Institut, aber wissenschaftlich, halbwissenschaftlich. Jetzt ist ja fast wie Berufe raten. Ja, das ist gut. Das ist wie bei den Radiofritzen, ja. Ist wie bei den Radiofritzen oder bei Robert Lemke. Ja, na bloß, ich war ja nun Kritik, auch um Anrufbeantworter zu hören, dass du immer so lange telefonierst. Deshalb würde ich sagen, also wenn du nichts dagegen hast, kürzen wir heitere Berufe raten ab. Aber ja, nee, wollte ja nicht weiter raten. Ich wollte dich jetzt. Ach, du hast es dafür auf den Anrufbeantworter gekriegt? Nee, war ich nicht. Nee, ich rufe also heute, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das erste Mal an und ich bin so ja durchgekommen nach relativ kurzer Zeit. Ich gratuliere dir. Ja, also es war doch ein bisschen komisch, man ist mal so aufgeregt. Weil dich jetzt das Thema so gereizt hat? Ja, eigentlich nur deshalb, weil es kann nicht überhaupt nicht sein, wenn Leute anrufen, die A, das Thema nicht gehört haben oder B, dann nur irgendeinen Scheiß erzählen. Oh, ich hasse es. Mir geht's genauso. Weil die Sendung lebt natürlich nicht nur von deinem Talent, die deutsche Sprache zu beleben, sondern natürlich in erster Linie von der Güte der Gesprächspartner. Das denke ich aber auch. Ja. Und mein Talent liegt ja vielleicht gar nicht mal im Reden, sondern eher darin, Herzen aufzuschließen. Und das Beste aus den Anrufern herauszukitzeln, ja. An der dritten Rippe von unten. Ja. Bist du jetzt schon ein bisschen abgeregt? Oder wir könnten auch, sagen wir, ich würde dir auch anbieten, dass wir noch eine kleine Musik spielen vielleicht. Ja, doch, dass ich bin jetzt schon nicht mehr so aufgeregt. Ja? Ja, doch. Ansonsten könntest du dich auch sammeln und vielleicht noch ein paar wichtige Notizen ranholen. Ja, sammeln ist so eine Sache, weil es ist ein Ferngespräch für mich. Und dann sammelt die Telekom bei mir. Ach, das muss dann wohl nicht sein. Von wo aus rufst du an? Ja, aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Na, das ist ja jetzt aber spät nachts schon. Was kostet denn das da? Ich habe keine Ahnung. Bloß, ich habe sonst immer nur eine Telefonrechnung von, weiß ich nicht, 22 Mark oder so. Und diese gute Tradition. 22 Mark, das ist ja noch unter den Gebühren. Naja, es war natürlich jetzt nicht fähig. Also ist irgendwie da so. Zahlen die also dir noch Geld. Also Gebühr plus 5 Einheiten, weil 10 Einheiten schenkt einem ja die Telekom. Ja. Ja. Ach, und dann vertelefonierst du im Monat nur 5 Einheiten? Ja, ich weiß auch nicht, ich lasse mich immer anrufen und verheimliche meine Telefonnummer. Ah, ja. Ja, ja. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Leute meiner Arbeit jetzt mitgehört haben. Also in erster Linie werden es nur Leute sein, die mich sicherlich nicht verraten. Ja, gut. Weil ich nämlich da mein Telefon immer verschweige, damit ich nicht belästigt werde. Ah, das ist clever. Ja, das würde ich auch gerne machen. Ja. Na gut, ja, privat. 74, 81, 110. Ist natürlich nicht so gut. Ne? Mhm. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu den Experimenten. Gibt es da eins, auf das du mit besonderem Stolz zurückblickst? Ach, naja. Sagen wir mal so, eigentlich ist es ein ganz großes Experiment und das läuft schon seit ein paar Jahren und ich glaube, das wird sicherlich noch ein bisschen so weiterlaufen. Aha. Weil ich einfach zu feige bin, das zu beenden. Weil du zu feige bist, das zu beenden? Und also, das nimmt jetzt von Mal zu Mal katastrophalere Ausmaße an? Nee, ach, nee? Na, katastrophal. Ich meine, würde das so eher so eine gewisse Kontinuität da sehen. Katastrophal. Ach so. Die Auswirkungen könnten natürlich katastrophal sein, aber das kann man jetzt noch nicht so abschätzen. Du meinst es in so einer Art Stadium, wo das Experiment, wie wir Physiker sagen, so vor sich hin dödelt? Ja, das dödelt sich so vor sich hin und das kann sich so langsam aufschwingen, chaotisch und dann plötzlich wie so eine Art Resonanzkatastrophe zwischen Folgen. Resonanzkatastrophe hast du aber schön gesagt. Habe ich gut gesagt. Kennst du auch, dass man... Genau wie du Experiment beschrieben hast. Also ich hoffe, dass alle meine Schüler, jetzt lasse ich es mal raus, mithören und diese tolle Definition in sich aufgenommen haben. Und ich fand das auch cool mit der Ausrede hier, mit der Luftfeuchtigkeit. Die brauche ich auch immer. Ah, du bist ein Physiklehrer. Ja, genau. Toll. Aber in erster Linie besteht mein Versuch eigentlich immer darin, ich versuche immer den Leuten einzureden, dass das eigentlich interessant und eine lohnenswerte Beschäftigung ist. Physik. Ja, und Mathematik. Weil man da, wenn man zum Beispiel immer schön aufpasst im Unterricht, die geile Aussicht hat, Physiklehrer zu werden. Ja, also ich bin ja da als warnes Beispiel, also dass man das nicht machen sollte, das eher nicht so. Aber ich argumentiere häufig immer mit der Tatsache, dass man doch mit einigen Sachen so den blutigen Laien, also von Eltern bis irgendwelche Leute, die auf der Straße ansprechen, doch fürchterlich beeindrucken kann. Ah. Wenn man irgendwelche Sachen so mit schicken Worten so beschreiben kann. Oder? Richtig, richtig. Resonanzkatastrophe war ja schon ein extrem schickes Wort, was du gebraucht hast. Das ist ein schönes Wort, ja. Das finde ich auch toll. Ja. Vor allem kann man jetzt auch so schön ausprobieren. Ich war mal mit der Klasse in Budapest und da, die wollten mir das nämlich immer nicht glauben. Und da haben wir mal so ein bisschen angefangen und da hätten wir fast so eine Fußgängerbrücke zum Einstürzen gebracht und haben halt schnell abgebrochen, unser Experiment. Das war also das erste Mal, wo ich so mal den physikalischen Glanz in den Augen einer größeren Anzahl von Schülern. Ja, weil die Aussicht, eine Brücke zum Einsturz zu bringen, ist natürlich schon, das lässt das Herz eines Physikschülers schon höher schlagen, wa? Ja, nicht nur eines Schülers. Auch eines Lehrers. Auch eines Lehrers, ja. Ja. Und hast du denn da so Lieblingsexperimente? Naja, Lieblingsexperimente ist immer so eine Sache. Mein Lieblingsexperiment ist eigentlich immer zu beobachten, welche Auswirkungen chaotischer Unterricht auf die Leute hat. Ach so. Ah ja, dein eigentliches Experimentierfeld findet jetzt nicht vorne in der Versuchsanordnung, nee, die auf dem Lehrertisch steht. Nee. Die Schülerpsyche und ja. So. Wie lange laufen denn deine Versuche mit doofen, blöden, chaotischen Schülern schon? Da muss ich jetzt gleich einfach. Nee? Also die Schüler, die ich zurzeit habe, sind also wirklich nicht doof und blöd und nicht chaotisch. Also das sagst du jetzt nur, um dir deine Arbeit nicht schwerer zu machen. Im Innersten deines Herzens glaubst du doch, dass du wahrscheinlich mit total debilen jungen Leuten zu tun hast, oder? Sei ehrlich. Nö, eigentlich nicht. Debil sind sie nicht. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen entsetzt, ist wie die große Unsicherheit, die große Selbstunsicherheit, die viele so haben, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig hätten. Ja, was mich an dieser Generation immer so schockiert, ist die große Selbstsicherheit, die haben. Also dann sind meine Schüler vollkommen untypisch. Ich würde mir das wünschen, wenn sie teilweise mehr selbstsicher sind. Ah ja, das kann natürlich auch sein, dass sie in einem Physikunterricht viel selbstunsicherer sind, als sagen wir mal auf der Straße, wenn sie erwachsenen Menschen wie mir begegnen. Ach ja. Und die aber gerne bedrohen mit irgendwelchen Surfbrettern, die Räder unten dran haben. Naja, gut. Ja? Das ist nur so eine Sache, die werden bei uns nicht allzu häufig benutzt, wegen der großen Verletzungsgefahr. Und da ja, aber das ist, glaube ich, gerade der Reiz, den die jungen Menschen dabei haben, dass sie damit andere Menschen verletzen können. Ja, gut. Das weiß ich nicht. Ja. Gibt's sowas? Jetzt müssen wir mal, aber nehmen wir mal an, du machst jetzt einen Versuch mit deinen Schülern da, ja, über längere Zeit schon. Führst ja du da halbwegs Protokoll oder könntest du, sagen wir mal, im Nachhinein ein Protokoll erstellen? Ja, das wird alles ganz akribisch archiviert. Ja. Weil man, das könnte ja ab und zu passieren, dass es gut läuft und das darf man dann keinesfalls wiederholen. Ja. Das wäre schlecht. Was heißt denn, die Auswertung ist also mit das Wichtigste. Ja, also jetzt müssen wir erstmal Versuchsanordnung beschreiben. Die Versuchsanordnung, ja, Versuchsanordnung ist eigentlich klar, ja. Vorne 22, vorne steht einer. Ja, also in der Regel Ecke bei meinen Versuchen. Gewissermaßen Bestandteil des Experiments und Experimentator. Integraler Bestandteil des Experimentes, aber gleichzeitig sich auf so einer Metaebene befindend und beobachten. Ja? Manchmal auch nur Zentimeterebene. Mhm. Aber in der Regel. Zentimeterebene, wunderbar. Ja? Und, naja, und dann so in Reihen angeordnet die Gegenstände, die Versuchsgegenstände, sprich die Schüler. Ja. Ja. Hast du da ein besonderes Geheimnis, was die Anordnung betrifft? Eher so im Rechteck. Naja, das ist. Hängt auch immer so ein bisschen von den Räumen ab. Also ja, der Fachraum ist so ganz konventionell eingerichtet. Ja. So Zweierbänke und Dreierbänke. Und so. Ach, aber ganz schick und ganz neu so. Alles westlich. Ja. Hm. Und da wurde ich ja noch an Ostschulmöbel gezwungen und die Knechte. Ja, ich ja auch. Ja, du auch. Ja. Ja. Wir schicken hier karrelten Tische. Ja, ach, was hätten wir uns damals gefreut, wenn wir so schöne Tische gehabt hätten, wie die Jungen heute, wa? Ja. Und die wissen das ja nicht zu schätzen. Die Stühle erst. Die ganze Stunde können sie hin und her drehen, hoch und runter. Ah, also echt? So richtige Bürostühle mit Rollen unten dran? Nee, Rollen nicht, aber die kann man so drehen. Und ja, wenn man die nach links dreht oder so, dann gehen die nach oben. Und wenn man die nach rechts dreht, gehen die wieder nach unten. Oh. Und dann ist es natürlich prinzipiell so, dass derjenige, der vor einem, also in der Stunde vor einem, da auf den Stuhl gesessen hat, so vom Schüler aus gesehen, entweder das Ding ganz nach oben gedreht hat und man ist jetzt sehr groß, ja, dann muss man das runterdrehen und die Kleinen haben halt Glück, dass sie gerade hochgedrehte Stühle erwischen. Dann ist das immer also muntere Stühle drehen erstmal. Und das ist dann schon mal ganz lustig. Erstmal vom Versuchsleiter selbst schon. Ja, nee, von mir eigentlich nicht so weit. Ach so. Also an die Lehrer denken natürlich keiner, ja. Mhm. Die müssen mal stehen. Ah, ja. Ja. Und hast du denn auch jetzt zusammen bestimmte Versuche, in denen du dann ganz bestimmte da erreichen willst durch den Einsatz fieser Tricks? Oh, das ist jetzt eine schwere Frage, ja. Also fiese Tricks. Ja. Na, dass man zum Beispiel also auf... den lieblingsfiesen Trick. Ja? Mein lieblingsfieser Trick ist natürlich, Leute anzunehmen, die absolut nicht sagen wollen. Ah, ja. Noch den Vorteil, dass die Leute sich ärgern, die sich immer melden. Hm. Ah, ja, da macht man sich ja total beliebt beim Schüler, wa? Oh, ja. Ja. Wunderbar. Und gibt's auch so, sagen wir, Geheimnisse, wie man Aufmerksamkeit erzwingt? Aufmerksamkeit erzwingen? Ja. Zum Beispiel, eins fand ich immer schick, was ich selber als quasi Betroffener erlebt habe, indem der Lehrer mit einem Schlüsselbund geworfen hat. Hat er doch Aufmerksamkeit erzwungen. Ich habe eine Chemielehrerin und die hat also prinzipiell die Eigenschaft, die hat nie den getroffen, den sie treffen wollte. Ja. Da war immer Aufmerksamkeit erzwungen für alle, weil man nicht durchgängig aufpassen musste, dass man einen Schlüsselbund ja anschließt. Ja, aber das machst... Meine Schlüsselbunde, das suche ich eigentlich immer. Also das würde ich nicht werfen. Also. Da hätte ich doch eher Hemmungen, da irgendwelche meiner Lieblingsschüler zu verletzen. Ja. Kann man ja auch nicht machen. Sag mal, bist du auch einer, der so gerne, sagen wir mal, Schülerbriefe liest, wenn die sich gegenseitig Liebeserklärungen schreiben oder Mitteilungen machen? Also, dass du zack dazwischen greifst? Soll ich ehrlich sein? Ja, sei ehrlich. Also, ich versuche zu respektieren und da nicht wegzuschauen, ja. Ich fahre lieber. Und ach so. Meistens erzählen sie mir auch immer ihre... Ach, du wirfst dich nicht dazwischen und eroberst den Brief und heftest den dann deiner Sammlung? Nee, das mache ich eigentlich schon aus dem Grunde nicht, weil ich hatte da selber mal so ein schickes Erlebnis. Unser Zeichenlehrer wollte mal meinem Nachbarn einen Brief wegnehmen. Ja. Der von mir war und... Und dann, wie im Film, hat der dann den großen... Ja, der stand großen... vor und ja, gibt es den Brief und so. Und mein Nachbar nahm also den Brief ganz locker und steckte ihn sich im Mund und ihn einfach runter. Ach. Und, der Lehrer mit der Hand hinterher. Ja, leider nicht. Ja. Dann wäre der noch ein bisschen interessant gewesen. Ja. Er hat da bloß wie üblich reagiert und fing an rumzubrüllen oder so. Weißt du noch, was da an niederträchtigen Bemerkungen über deinen Lehrer drin stand in dem Brief? Ach, das ging ja nicht. Das ist ja immer das Grundübel. Die Lehrer nehmen sich immer so wichtig. Also die denken immer, dass über sie geschrieben wird. Genau, und die denken, das wird ja lacht über sie und so weiter. Aber jetzt das eigentlich immer um Elke, wa? Das hat ja was Wichtigeres zu tun, ja, als über ihre Lehrer zu sprechen. Ja, nee, in ist den seltensten klar. Fällen, ja. Ja. Da muss man schon also extrem gut oder extrem schlecht sein. Hm. Das ist also ein typischer Fall von Überbewertung ja. der eigenen Wichtigkeit. Hm. Wie lange läuft denn jetzt dein Großversuch schon? Ja, mein Großversuch läuft jetzt so im fünften Jahr. An der Schule, wo ich jetzt bin, ist es das vierte Jahr. Ja, und könntest du so eine Zwischenauswertung mal machen? Ah, Zwischenauswertung. Ich glaube, das ist mir schon ein Psychologen, so Chaos zu verbreiten. Dein Ehrgeiz besteht darin, Chaos zu verbreiten? Naja, weil ja. die Schüler heutzutage selbst in sich chaosunfähig sind? Ja, das ist alles ganz so langweilig. Echt? Die lungern da jetzt bloß rum, popeln, glotzen? Pennen. Und pennen? Drehen an ihren Stühlen rum, wie die Bescheuerten? Nee, das ja nicht mal so. Aber machen sich schon wieder einen Kopf über ihre nächste Hauptfachstunde und so. Also ich bin an so einer, muss ich vielleicht dazu sagen, und dann richte an so einem Spezialgymnasium. Das ist ein Musikgymnasium, das Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Gymnasium. Jetzt mach ich mal ein bisschen Reklame. Mach Reklame? Ja, wieso muss man da Reklame machen? Da sind so hochbegabte Schüler, die wollen also alle mal Musiker werden. Eieiei. Und üben also so 3-4 Stunden jeden Tag auf ihrem Instrument was zu spielen und nebenbei müssen sie alle noch Klavier spielen, da werden sie auch erklärt. Und aus diesem Grunde hält sich natürlich die Begeisterung für die sogenannte Allgemeinbildung, wie es immer so schön heißt, ja. In Grenzen. Zwar nicht bei allen, aber bei einigen. Ja. Also einfach mal aus zeitlichen Gründen. Ja. Mensch, wobei doch gerade für einen Geiger auch Resonanzkatastrophe interessant ist, genau, oder? Genau, das sage ich versuche auch immer. Oder mit einem nassen Finger auf dem Weinglas. Na, und nicht nur da. Hm? Ja, und von daher versuche ich immer so ein bisschen die allgemeine violinistische Lethargie zu durchbrechen. Ja, gut, nur haben wir nicht nur Geiger, aber die Geiger sind natürlich in der Mehrzahl, ja. Ja. Deshalb muss man natürlich ab und zu mal so einige Leute in die so exotische Instrumente wie Schlagzeug oder... Hm, habt ihr doch nette Tubisten? Nette Tubisten, muss ich mir denken, aber ich glaube... Oder nette Tubistinnen? Tubistinnen und Tubisten haben wir eigentlich überhaupt nicht. Ja, nicht? Nee. Das ist ja direkt, da muss ich ja morgen gleich mal eruieren, ja. Ob wir keine Touristen haben. Ja, oder frag die mal, ob die wissen, was ein Sousaphon ist. Weißt du, was ein Sousaphon ist? Sousaphon, also den Namen habe ich schon mal gehört, ja? Jetzt nicht beschweren, wie aussieht. Ist im Grunde so eine große Tube, an die man rinkrauchen muss, die man sich so um den Bauch schlängelt und die dann über den Kopf hinweg so einen großen Trichter hat. Ein flottes Instrument. Da braucht man immer Riesenbüchsen Elsterglanz, um das bei Laune zu halten. Oh ja. ja. Na jetzt, die geneigte Hörerschaft jüngerer Jahrgänge weiß jetzt allerdings nicht, was Elsterglanz ist. Das müssen wir jetzt vielleicht sagen. Ja, na, so ein Scheuermittel eben, ja. Dass man das, was Sousaphone zum Leuchten bringt. Genau, aber das geht nur mit Elsterglanz. Also so ein neumodischer Westzeug kann man nicht. Neumodischer machen. Dreck funktioniert da nicht. Ein ordentliches Sousaphon würde sich dem verweigern, ja. Dann kannst du das ja mal vielleicht als Verbesserungsvorschlag in deinem Gymnasium einbringen, das verstärkt Sousaphonistinnen und Sousaphonisten und Tubistinnen und Tubisten eingestellt und ausgebildet werden. Ja, also das wäre unbedingt anregend. Weil davon gibt es einfach zu wenig in der Welt. Ja, hör dir mal die ganze moderne Musik an. Kaum noch ein Tubist oder ein Tubistin, Sousaphonist oder Sousaphonistin zu hören. Ja, vor allen Dingen ist ja bestimmt recht reizvoll. So eine gut aussehende Tubistin, Klar, mit einer gut aussehenden Tuba. Ja. Das gibt doch jedem Orchester einen ordentlichen Glanz und eine gewisse Würde. Und einen gewissen Nachhall. Die der heute in Musik abgeht. Auf fehlt. Alle Fälle. So fehlt. Ich habe vorhin den Soundgarden von Johnny gehört und kann dir sagen, kein Sousaphon zu hören, keine Tuba zu hören. Enttäuschend, diese moderne Musik. Und sicherlich auch kein Hendrix. Und auch kein Hendrix, aber der kommt nachher noch. Oh, den hoffe ich ja auch. Ja, den habe ich aber auch schön gepaart. Das ist übrigens auch eine meiner Aufgaben, die ich mir so stelle. Paaren? Nee, Paaren. Also darüber wollen wir jetzt nicht reden hier am Telefon, aber so... Ist ja auch nicht Physik, fällt ja auch nicht in Physik. Nee. Oder? Na doch. Machst du mal so Schlenker ins Aufklärerische, ja, wenn die noch... Ja, Elektronenpaarbildung, Bindung und so. Doch, könnte man... Ach so, und da hat man immer gleich so Ehemodelle und Kinder ja, kriegen und das allen Scheiß, ja. Ja, auch da gibt's ja recht nette Spiele, ja. So. Ja. Wo waren wir jetzt bei Hendrix? Achso, nee, eigentlich mein aufklärisches Wirken in puncto Musik. Ja. Also so Jimmy und sowas alles. Ach so, bringst du den bei? Ja, ich versuche so ein bisschen... Dass es sowas mal gegeben hat. Ja, na beibringen. Einige Leute interessieren sich auch nicht nur für klassische Musik, sondern auch für andere Musik. Mhm. Den braucht man nicht beibringen. Aber die anderen muss man... Und wenn du dann an das weite Feld irgendwo zwischen Bach und Techno kommst, dann weist immer nachdrücklich auf Jimi Hendrix hin. Ja, in erster Linie. Weil vor allen Dingen bei Techno bin ich eigentlich auch nicht so kompetent. Aber höre ich nicht. Ja. Sagen, muss man ja auch nicht hören. Aber weißt du, dann fällt mir gerade mal ein, dann könnte ich jetzt hier meine Jimi Hendrix-Paarung von... Weil mir ist aufgefallen, viele Lieder von Hendrix, die hat er selber erfunden. Hey Joe hat er zum Beispiel nicht erfunden. Und dann gibt's aber auch oft Homologie, Analogie. Dann gibt's auch so homologe Musiken. Ja. Die quasi von gleicher Gestalt sind. Ja, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Trotzdem, aus unterschiedlichen Schaffensperioden stammen. Nee, jetzt nicht, was Hendrix betrifft, sondern richtig aus unterschiedlichen Welten und die aber trotzdem ungefähr das Gleiche sind. Jetzt muss ich erstmal suchen. Du merkst, ich bin hier schon fast ein bisschen durcheinander. Das tut mir jetzt aber leid, dass ich dein Konzept hier, da merkt man auch schon wieder mein Wirken. Ja, es ist dir gelungen. Eine gewisse Aura des anarchischen Chaos zu verbreiten. So, jetzt zeige ich mal zwei, sagen wir mal, aber dir ist der Unterschied nicht so klar, homolog und analog, oder? Das ist nämlich aus dem Biologieunterricht, da habe ich das gelernt. Hat mich sehr beeindruckt. Ja, da. Analoge, zum Beispiel analoge Organe. Und analoge Signale? Sind, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber homologe sehen nur gleich aus. Also und die krabbeln hier die. Ganz anders, ja. Die Pfoten vom Maulwurf und so ähnliche, die so genauso aussehen, aber von einem Käfer sind. Also die heißen dann, glaube ich, homolog. Die sogenannten homologen. Homologe Organe? Käfer, vom Käfer die Krabbelarme, die Baggerarme und vom Maulwurf. Jo. Die haben aber nichts irgendwie entwicklungsgeschichtlich miteinander zu tun. Die Zweige der Stammesentwicklung. Ja, aber dann sind, sagen wir mal, siehst du, und dann sind aber, sagen wir mal, die Hände von dir und die Hände von irgendwelchen Affen, das sind wahrscheinlich analoge Organe, vermute ich jetzt mal. Das kann ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, halt mal hoch. So, ja, und jetzt, siehst du? Sieht da so ein bisschen affig aus. Ja, und jetzt, gewissermaßen, würde ich dir erstmal danken für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja, und wir treten jetzt ein in die Phase strukturalistischen Musikvergleiches, was jetzt eine Vielzahl deiner Hörer auch interessieren dürfte, weil du ja direkt unmittelbar ins musikalische fällt. Na, das wird sie sicherlich interessieren. Ja, ganz homologe Musiken, die von... Das können die sicherlich viel besser, da sind die ja absolute Experten. Ja, und jetzt sind es mit den Musiken, die jetzt zu hören sind, die sich überhaupt noch nicht berührt haben. Das ist, erst kommt der Sonnenkäferpapa, das kennst du vielleicht, ja, ein altes DDR-Kinderlied. Und dagegen kommt dann, wie heißt denn... jetzt habe ich doch die falsche Hendrix-Platte eingepackt. Habe ich hier. Muss ich aber nochmal auswechseln. Aber wenn nicht, hätte ich durchs Telefon, was ich spiele. Kennst du Three Little Beers? Drei kleine Bären. Freibier, ja? Nee, drei kleine Bären. Drei kleine Bären von Jimi Hendrix und hört sich im Grunde genauso an wie Erst kommt der Sonnenkäferpapa. Das können wir uns jetzt gemeinsam anhören. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Jetzt kommt der Sonnenkäferpapa. Und danach Jimi Hendrix. Im Grunde genau dasselbe Lied. Thank you. das ist eben blöd, um so Musiken dann hinten abzumoderieren, wie andere, die machen das total cool, fehlt mir oft der Ansprechpartner. Meine Frage wäre jetzt einfach, aber da bräuchte man eben einen Ansprechpartner. Das ist doch aber interessant, Kinder, oder? Das sagt sich natürlich blöde, wenn jetzt ja keine Kinder hier im Studio sind, die man da direkt ansprechen kann. Ansonsten würde ich jetzt noch vielleicht einen Satz sagen wollen, der im Grunde klingt, wie wenn er von Wittgenstein wäre oder auch Adorno oder sowas. Ähnlichkeit verbirgt sich oft im Unvermuteten. Oder Ähnlichkeit verbirgt sich oft im Unvermutbaren. Ist so ein Satz, der mir jetzt einfach so eingefallen ist, von dem ich selber jetzt direkt gar nicht so genau weiß, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall war das eben jetzt von mir, sollte so eine Art musikalische Demonstration sein. Kinderlieder im Systemvergleich. Links Jimi Hendrix, elektrifiziert wie die Sowjetunion. Aber im Grunde von der gleichen Aussage rechts, einen DDR-Kinderchor mit Erst kommt der Sonnenkäfer Papa. Man sieht auch, dass die da viel mit dem Material viel sorgsamer umgegangen sind. Viel kleinere Tiere wurden da jetzt zu Kinderliedern verarbeitet, während Jimi Hendrix dann von Amerika aus direkt auf richtig große Säugetiere, eben Bären, selbst wenn es kleine Bären sind, ist ja auch ein Kinderlied, zurückgreifen konnte. Zwei Lieder, die im Grunde völlig identisch sind, aber doch total anders, und weil sie auch aus verschiedenen Welten stammen und aus unterschiedlichen Zivilisationsstufen, ohne dass ich die eine oder die andere jetzt höher stellen wollte, sondern das einfach pari pari nebeneinander stellen wollte. So, jetzt muss ich noch eine technische Durchsage machen. Ach, die könnte man eigentlich mit ein bisschen Musik, mit richtig schön ansagen. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, meine Herren. So hört er sich an, der halbautomatische Anrufbeantworter. Wer jetzt nochmal dieses wunderbare Guten Tag, meine Damen, Guten Tag, meine Herren hören will, der sollte den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und hätte da die Möglichkeit, wenn er hier nicht durchkommt, da kurze Versuchsanordnung, kurzen Verlauf eines Experimentes, kurze Auswertung zum Besten zu geben, würde auf Band aufgenommen werden, zusammengeschnitten und wie vorhin die Bemerkung zu Amerika zu Beginn der nächsten Sendung dann hier abgespielt werden, was von in sich, weil der halbautomatische Anrufbeantworter auch ein richtiges tapferes Schneiderlein ist und das immer ganz schick zusammenschneidert, hört sich das dann oft total interessant an, ist richtig quasi ein Beitrag, ein fester Punkt in dieser Sendung und außerdem nochmal eine Rekapitulation. So wird Sendung mit Sendung miteinander verkettelt, dass die dann eine riesengroße Schlange bilden, die, wenn man eine Sendung hat, dann hat man sie im Grunde alle hören kann und gleichzeitig aber dann auch nochmal so essentiell zusammenfasst, was in der letzten Sendung eigentlich eben aber nicht passiert, passiert ist, aber nicht zu hören, weil beim halbautomatischen Anrufbeantworter gelandet ist. Der hat die Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32. 0331 für Potsdam 721 39 32. Da anrufen, kurz fassen, Versuchsanordnung, Verlauf des Experiments, kurze Auswertung zum Besten geben und dann wird's aufs Feinste zusammen geschniedelt. Wenn ich hier immer mal schlucke, dann nur deswegen, weil ich einen Hustenbonbon im Mund habe, nicht um Heiserkeit bei mir zu beseitigen, sondern um, weil das sind extra starke Wick-Hustenbonbons, um Heiserkeit zu erzeugen, weil ich finde, dass heisere Stimmen einfach interessanter klingen und auch ungeachtet körperlicher Gefahren, die mir dabei entstehen könnte, halte ich doch für meine Pflicht als Radiomensch, hier die größtmögliche Interessantheit dem Gebührenzahler zu liefern, so dass ich also auch bereit bin, an dieser Stelle mit extra starken Weghustenbonbons meine Stimme zu ruinieren und ein bisschen nuschelig hier rüber zu kommen. Aber das klingt eben interessanter aus eurer Perspektive. Und das will ich mir nicht nehmen lassen und euch gönnen. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hier ist Uwe. Mit wem hast du dich da unterhalten, Uwe? Mit mir selber eben fast so. Mit dir selber? Ich habe mal getestet, was ich jetzt so sage. So. Ach, du hast jetzt schon einen kurzen Vortrag gehalten? Ja, so mich so vorbereitet. Ne? Man muss ja so überlegen, was man sagt. Ne? Wo kommt denn dein Dialekt her? Magdeburg. Magdeburg. Schön. Aber da hörst du mir dann zwischendurch ja nicht zu, sondern bist voll mit deinem Vortrag beschäftigt? Nee, also wir hören richtig zu, jo. Ach, wer sind wir? Mein Kumpel Steffen und mein Kumpel Matze. Da hast du dann wohl doch eher mit Matze und Steffen gequatscht. Nee, also eben vorher habe ich mit mir selber gequatscht. Was hast du denn zu dir gesagt? Du Idiot vielleicht? Nee, ich habe nochmal überlegt, lege ja nach. Wie ich das Experiment so zum Besten gebe. Ah ja, und du hast jetzt aber eine schlüssige Form gefunden, die Interesse weckt und, sagen wir mal, dem Erkenntnisfortschritt dienen könnte. Ja, ja. Schön. Also unser Experiment ist es im Prinzip, in Magdeburg hier gerne Hamburger Bands zu hören. So eine Tokotronika? Ja. Ja? Na, da ist ja nichts gegen zu sagen. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich, die im Radio zu hören? Nee, in echt? In Konzerten oder in der Art, so, das ist schon schwierig hier so. Ja, und wie macht ihr das dann? Ja. Da baut ihr eine schöne Versuchsanordnung hin, die wahrscheinlich aussieht wie eine Bühne, diese Versuchsanordnung? Nee, die Versuchsanordnung ist zum Beispiel zu erreichen, so eine Band, die vielleicht in Berlin 200 bis 300 Leute anziehen. So zu sehen, so wie die Sterne oder Blumenfeld, da sind dann eben nur so 40 oder vielleicht 45 Leute da. Ach, das ist aber gemein. Ja, vielleicht für die Bands mal ganz interessant, ne? So, das in so eine Riesenstadt zu kommen und dann... Ach so, da habt ihr, weil ihr gewissermaßen den Saal nicht vollkriegt, habt ihr euch die scheinheilige Argumentation zugelegt. Kinder, das ist total interessant, vor einem leeren Saal zu spielen, weil vom akustischen her erheben sich da ungeahnte Möglichkeiten und die Aufmerksamkeitsstufe bei dem einzelnen Hörer, der dann unten sitzt, ist viel größer. Ja, auch die Beziehung, ne? Von so ein, also du kannst ja denn mit den Typen fast quatschen, so, ne? So, also Konzert mit menschlichem Antlitz. Ja? Ja, ja, so, also ja. Du kannst dann so sagen, was du dir so wünschst oder wie das Bier gerade schmeckt oder so, oder? Mhm. So, dass dann ein Großteil der Konzerte auch aus Gesprächen zwischen den anwesenden Künstlern und dem Publikum. Ja, und gerade Hamburger Bands sind ja da sehr offen für, ne? Die quatschen ja dann recht lange so zwischen ja. Den Songs. Was ja im Grunde auch eine gute Ostler-Tradition ist. Man geht ins Theater eine Stunde und muss hinterher 2 Stunden drüber reden übers Theater und was es einem gebracht hat. Ja. Ja, meldet sich dann auch der meine Hamburger Musikhörer und sagt, dass er in diesem Konzert, sagen wir mal, was gelernt hat? Ja, doch, also man nimmt da auch was mit, ja. Also es ist, Ah ja, man nimmt was mit, das ist gut. Ein Konzert, aus dem man wieder was mitgenommen hat. Zum Beispiel habe ich ja durch Tokotronic erst gewusst, dass Michael Ende mein Leben zerstört hat. Das wusste ich ja vorher nicht. Also. Nee, das gilt auch nur für Westler. Der hat ja nur Westleben zerstört. Im Osten war das, wer war nicht im, wer war nicht im Osten? Gerhard Holz-Baumer, du hast mein Leben zerstört. Andreas Andort oder wie der hieß, oder? Nee, Gerhard Holz-Baumer mit Alfons Zitterbacke. Ach so, oder? Nee, ich meine, ich dachte jetzt ein Liedermacher hier, so. Nee, kein Liedermacher. Na, Michael, ey, da musst du aber doch ein bisschen genauer Tokotronic hören. Michael Ende war doch kein Liedermacher. Das Strittmatter. Mann, oh Mann, du bist aber auch ganz neu in der Hamburger Schule. Merke ich gerade. Michael Ende ist doch kein Hamburger. Hab ich Hamburger gesagt? Burger King? Das war ich jetzt aber nicht. Das war jetzt mein Kumpel Matze. Der hängt ja nämlich... Merke ich schon. Das klang verflucht nach Matze. Ey, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Wie viele seid ihr da? Ja, jetzt sind wir zu zweit am Telefon. Jetzt mache ich mal ein ganz tolles Experiment. Ihr setzt euch mal jetzt richtig schön in die Reihe vor das Radio. Ja? Ja. Guckt mal rein ins Radio und wen seht ihr da? Lauter kleine Tokotroniker. Und jetzt können wir schön ein bisschen Musik spielen. Hey! Ihr könnt ihnen ruhig was sagen und euch mit denen unterhalten. Für mein Alter bin ich ganz schön altklug, sagen. Übrigens, das mit dem, mit damals, die Woche bei der Sendung, so in Amiland Tokotronic hören, hast du das wirklich gemacht? Ja, alles klasse. Ich meine, normalerweise würde man doch, wenn man nach Amiland fährt, das Experiment machen, richtige amerikanische Musik zu hören. Und du hast also in Amiland dann da so richtige deutsche Musik gehört. Ja. Ja. Weiß. Hast du denn den Amis das auch mal vorgespielt so? Die Amis? Ne, ich hab auf Fenster aufgemacht. Und die haben das denn gehört? Die standen dann da und haben Fähnchen rausgeholt und gewunken. Hamburger Fähnchen. Ja, prima. Kinder, das ist toll, ein Konzert in Magdeburg. Keiner hört auf die Musik, alle quatschen miteinander und erzählen von früher und wie es so war. Wie es so ist? Wie es so ist? Wie es so ist. Zurzeit läuft gar nichts. Jetzt sind so, nee. Jetzt gibt es gar keine Hamburger Konzerte mehr, weil es auch keinen Konzertsaal mehr für so eine Konzerte gibt. Sag mal, nach Berlin fahren. Neigt der Hamburger auch so ein bisschen zum Rebellieren, zum Randalieren? Nicht der Hamburger, der Magdeburger? Oh nee. Schade, ansonsten könnte jetzt durchaus mal eine Flasche Bier in Richtung Radio geworfen werden. Weißt du, das würde ich ein paar gerne machen. Oder? Ja, na macht, Kinder, macht mal. Das soll ja richtig ein Konzert sein, wie es in Magdeburg immer stattfindet. Drei Leute im Saal, Tokotronic im Radio und dann wird mit Flaschen geworfen. Hallo. Ach Mensch, konnten wir jetzt ja nicht richtig Tokotronic hören, wa? Habt ihr noch ein Lieblingslied auf der neuen Platte? Eigentlich den gerade spielst, also das ist so... Ja, eins würde ich ja mal gerne singen, geht aber nicht mehr. Ich habe 23 Jahre mit mir verbracht. Ich weiß nicht, wie ich die Differenz wegmogeln soll. Ja, na, das ist dann natürlich... reinigt sich das dann überhaupt noch, wenn du dann... Ja, von der Silbenzahl her ist, bin ich genauso alt wie 23. Aber es nutzt mir auch nichts. Ja, hier gerade liegen, müssen wir mal gucken. Also. Ah, da sind sie zu Ende, die Kollegen von Tokotronic. Ey, ich danke euch für euren Magdeburger Anruf. Ja, schön. Ja, wenn mal Prima Benz in Magdeburg spielen, dann sagt, dann müsst ihr das einfach mal durchsagen. Mhm. Könnt ihr ja hier auch anrufen. Kann man ja auch mal so, Prima Benz kann man hier mal durchsagen. Das finde ich ist wichtig. Nochmal, würde ich ja nochmal sagen, dass man also in Magdeburg dann auf 91.9 hört. Ne? Also diese Bates hier. Ach so, wenn Fritz in Magdeburg, dann 91.9? Jawohl. Ja? So ist das. Müsst ihr aber mal sagen. Okay. Also, wenn Fritz in Magdeburg, dann auf 91.9. Prima, das klang doch richtig, wie wenn es ein Einheimischer gesagt hat. Da fasst man doch Vertrauen. Das ist doch immer, wie wenn sie so Haus in der Werbung Hausfrauen auf der Straße überraschen und die dann immer sagen, dass das neue Spee so toll wäscht. War mit Dialekt, ein bisschen stotternd und so, das kommt authentisch rüber. Ich danke euch für euren Anruf. Jo. Tschüss. Hey. Herzliche Grüße nach Magdeburg. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier spricht Tanja. Tag, Tanja. Tag. Mensch, ja, da fällt's mir auf. Das waren ja bisher alle nur Männer, die angerufen haben. Männer, Kerle, Jungs, die angerufen haben. Ja? Ja, und jetzt Frauen, Weiber, Mädchen. Schön. Gut. Bist du junge Forscherin? Wie? Bist du eine junge Forscherin? Ich muss aber das Thema wahrscheinlich sagen. Ich vergesse das ja immer. Das Thema heute lautet junge Hörer im Selbstversuch. Also wenn ihr mal Experimente mit euch gemacht habt oder meinethalben auch mit anderen, aber nicht mit Haustieren, die interessant sind, die lehrreich sind und die, sagen wir mal, die Menschheit vielleicht ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer Schritt für die Menschheit waren, dann müsstet ihr hier anrufen in... Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Das dauert immer, ey. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ist richtig eine Telefonnummernansage nach meinem Gusto. Total rumgesabbelt und immer ihr dann die Information ist, ist man schon wieder ist man unaufmerksam geworden. Also das Thema Experimente, die ihr unternommen habt oder ihr im Selbstversuch, das ist noch viel, viel, oh mein Hustenbonbon, viel, viel interessanter. Claudia? Nein, Tanja heiße ich. Tanja? Ja, genau. Höre ich mich denn so jung an? Ja, du hörst dich total jung an. Wirklich? Hört man ja alle, wa? Naja. Oder? Kommt drauf an. Also ich wollte... ich habe jetzt nur darauf spekuliert, dass du das Kompliment zurückgibst und sagst, oh, da habe ich aber auch eine der jungen Radiostimmen erwischt bei Fritz. Ja, nee, bei mir ist es irgendwie so, also ich glaube, ich sehe ziemlich jung aus. Das schockiert mich immer, dass ich auch noch so mich ziemlich jung anhöre, weil ich nämlich auch eine Lehrerin bin. Ah, ja, ich bin sogar schon fertig, also. Und immer wenn neue Schüler ankommen, dann mischst du dich in der Hofpause unter die und tust so, als ob du dazugehörst. Mit einer Stullentasche um den Hals. Ich bin eine Grundschullehrerin und nicht an einem Gymnasium. Ach so. Sonst könnte mir das bestimmt passieren. Ja. Ja, aber ich werde auch oft für 17 gehalten, wenn man mich nur so sieht. Aber wenn ich dann überlege, dass ich manchmal mit Eltern Gespräche führen muss, per Telefon, und dann denke, wie alt halten die mich wohl? Dann ist es für mich irgendwie so ein seltsames Gefühl. Ja, das ist ja jetzt. Aber jetzt bin ich auch ziemlich aufgeregt. Das ist ja auch ein Experiment, also für mich jetzt. Also ja. Aber also, das war jetzt, was du jetzt erstmal beschrieben hast, eher mal, sagen wir mal, ein Phänomen. Aber noch kein Experiment. Nee, doch, also ich finde ein Experiment, also für mich ist irgendwie das ganze Leben ein Experiment. Aber nur in dem Falle, also indem man in so eine neue Situation hineintritt, kommt man ja auch in eine neue Rolle rein. Also wenn man diese Rolle noch nicht kennt. Und ich bin ja jetzt in einer neuen Rolle. Na, aber Tanja, jetzt machst du ja aus... Und das mache ich... Nee, ich mache das jetzt schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich aber sehr kurz mal dran. Ah ja. Aber Tanja, jetzt verallgemeinerst du den Begriff des Experimentes ja in einer Art und Weise, wie er nicht verallgemeinert werden sollte, weil ja dann immer alles Experiment ist. Ja, aber naja, okay, es ist nicht immer alles Experiment. Es ist in dem Moment Experiment, in dem man das, was man erlebt oder wahrnimmt, reflektiert und dann am Ende noch einen Schluss draus zieht. Nö, das Leben. Das ist Leben. Aber Experiment ist, dass man sich hinsetzt und sagt, ei, jetzt will ich doch mal das rausbekommen. Wie bekomme ich das am besten raus, indem ich den da hinstelle, die da hinstelle, da dunkel mache oder eine Flasche Rotwein hinstelle und mal sehen, was passiert. Meine Vermutung ist, dass das und das passiert und dann macht man das Experiment und entweder passiert genau das, was man gemacht hat und man macht das Experiment dreimal und passiert immer dasselbe oder passiert irgendwas anderes, was man so nicht vorher gesehen hat und dann hat man eine Art anderer Art, in anderer Art einen Erkenntnisgewinn. So eine Experimente hast du noch nicht gemacht? Wenn man das vorher vornimmt, meinst du? Naja, klar. Ein Experiment. Also ich finde auch schon, dass es nicht selbstverständlich ist, sein Leben zu reflektieren. Nee, also, das ist jetzt eher so eine allgemein philosophisch-poesie-albumeske Lebenshaltung, die man haben kann. Ja? Das wird entweder hohe Philosophie oder blöde Sprüche. Aber das ist dann so das Resümee. Wenn Experiment bedeutet, schon Erkenntnis gewinnen. Ja, genau. Also ein Experiment bedeutet Erkenntnisgewinn, aber du meinst, vorher sollte man sich darauf vorbereiten. Man kann sich hinsetzen. In eine neue Situation hineinzukommen und dann sich dabei zu... Man kann sich eine interessante Frage stellen und sagen, wollen wir doch mal sehen, wie weit dieses schöne Küchenmesser in meinen Bauch reingeht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, richtig von unerschreckendem Forschergeist ist und sagt, ich opfere mich, um der Menschheit Erkenntnisse zu geben, dann würde man sich hinsetzen und das Messer vielleicht in den Bauch reinstecken, bis es weh tut oder bis es nicht mehr weitergeht oder irgend sowas. Ja, verstehst du, das wäre richtig ein Experiment. Das wäre aber nicht das, was man so normal als Leben begreift, sondern fast schon das Gegenteil. Also ich habe zum Beispiel mich selber bewusst wahrgenommen, ich glaube, das fing so vor einem Jahr an, da habe ich mir mal gesagt, Tanja, du hast irgendwie noch nie bewusst geflirtet. Das habe ich irgendwie mal ausgelassen, dass du weißt, was ich zeige. Das ist ja interessant. Und jetzt hast du Flirt-Experimente unternommen. Ja, genau. Also ja? Ich habe mich aber bewusst in bestimmte Lebenssituationen gebracht. Richtig. Und mich dabei beobachtet. Ja, was wir Wissenschaftler eine Versuchsanordnung nennen. Wie benehme ich mich, Tanja, in dieser Rolle? Ah ja. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Kannst du mal kurz vielleicht einen interessanten Versuchsverlauf beschreiben? Also einen ganz lustigen Verlauf erzähle ich mal. Und zwar war das so, ich wollte mit meinen Freundinnen weggehen und wir waren so ein bisschen gefrustet. Jeder hatte so ein bisschen Liebeskummer gehabt, aber jeder wusste so, das hat ja sowieso alles keinen Sinn. Und wir wollten tanzen gehen, hatten uns vorher lustigerweise die Brigitte durchgelesen und da waren irgendwie so 50 Flirt-Tipps. Die waren alle total dumm. Unter anderem eins irgendwie, da sollte man sich vor dem Mann stellen und dann sagen, jetzt bist du dran. Und dann sind wir also tanzen gegangen und haben die ganze Zeit uns irgendwelche hübschen Männer angeguckt und meinten dann so, hey, wir gehen jetzt hin und sagen, jetzt bist du dran. Das haben wir natürlich nicht gemacht, aber dann meinte ich, weißt du was, ich habe noch nie in meinem Leben mit den Augen geflirtet. Und dann meinte die eine, ach, das musst du unbedingt probieren. Und dann habe ich so geguckt und habe mir das so richtig wissenschaftlich ausgedacht. Ich guck mal so, ob hier ein Objekt meiner Begierde zu finden ist, also so ein Versuchsobjekt. Dann habe ich so geguckt und geguckt und ich fand dann immer so, die gut aussahen, sahen ausgesprochen dumm aus. Und guckten weg? Nein, nee. Die guckten nicht weg. Ach, die guckten schon alle hin zu dir? Naja. Das ist aber das halt... Die guckten mich schon eine Menge an. Ah. Aber es ging ja darum, dass ich sie dazu bringen musste, dass sie mich anguckten. Also nicht, dass die mich angucken. Das wäre ja dann nicht von ja, aber wenn du die anguckst und also die gucken, muss ja von mir ausgehen. Aber wenn ja, aber Verführung hast du ja auch mal besprochen. Aber es funktioniert doch nicht, wenn die dich nicht angucken. Sehr interessantes Thema. Habe ich dich unterbrochen? Hallo? Nee, ich glaube, es ist ein bisschen wie in Magdeburg. Du bist oder ich bin Tokotronic und du bist das Publikum oder umgekehrt. Ja? Ja. Und wie ist es dann ausgegangen? Dann hast du einem so doll angeguckt? Entschuldigung. Ja, nee, du hast dann einen ganz doll angeguckt? Ja, ich habe dann immer so geguckt und gewartet und geguckt und gewartet und habe mir so vorgestellt, oh, wie lange sowas immer dauert. Irgendwann hat er mich dann angesprochen und dann hatten wir die Telefonnummern ausgetauscht. Nächsten Tag hat er mich angerufen, dann haben wir uns verabredet und ich habe ihm natürlich so plump, wie ich bin, sofort erzählt, oder nicht sofort, nach einer Weile erzählt, dass er eigentlich zu einem Versuchsobjekt deklariert gewesen ist. Ja. Der war davon nicht besonders beeindruckt, doch, er war sehr beeindruckt, aber nicht besonders begeistert. Ja, weil du wahrscheinlich ungünstigerweise das Bild von einer Ratte im Labyrinth bemüht hast. Genau, aber wir haben uns trotzdem noch sehr gut verstanden und haben uns auch ein bisschen befreundet, haben dann auch ein bisschen geflirtet. Ich glaube, irgendwie hat er sich am Ende ein bisschen in mich verliebt. Ich leider nicht in ihn. Das war auch dann der Schluss meiner ganzen Flirtversuche, dass ich dann herausgefunden habe, dass also entweder der andere sich in mich verliebt hat oder ich mich in den, natürlich bei verschiedenen Personen, und dass ich damit jetzt aufgehört habe. Und jetzt flirtest du überhaupt gar nicht mehr? Ja, also jetzt flirte ich überhaupt gar nicht mehr. Fast. Und wenn, dann denke ich vielleicht unbewusst, weil es liegt ja so in der Natur des Menschen. Und wenn, finde ich es auch interessanter, wenn man so auf subtile Art und Weise flirtet und nicht auf so eindeutige Art und Weise mit den Augen. Und zwischendurch liest du weiter Brigitte? Nein, die Brigitte, die lese ich nur, wenn ich lachen will. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo, amigos. This is El Tijuana and my Jewish brass asking the musical question, strangers in the night. Muss ich glaube ich nicht sagen, hat sich selber angesagt, wer das war. El Tijuana and his Jewish Brass Band, die scheinen irgendwie, auch so eine Amerika-Platte, die ich mir da fröhlicherweise mitgebracht habe, die scheinen schöne Platten gemacht zu haben. Eine heißt When You're in Love, the whole world is Jewish. Ein wirklich wunderbarer Spruch. Kinder, jetzt muss ich euch ins Gewissen reden. Eben kommt der halbautomatische Anrufbeantworter zu mir und er gebraucht die unschönen Worte. Alle Anrufe, die bisher bei ihm angekommen sind, sind nichts als bunte Knete. Und er hat nicht nur bunte Knete gesagt, sondern hat durchaus fäkalische Ausdrücke gebraucht, von denen es mir nur der mir innewohnende Anstand verbietet, sie hier öffentlich über Radio zu sagen, zumal es ja aus Gebühren finanziert wird, auch von Leuten, die sehr sensibel sind und so eine Worte nicht im Radio hören möchten, die ich auch dann zu respektieren habe. Es geht darum, wenn ihr da anruft, dann macht nicht so blöde Anrufe, sondern dann geht's schon darum, kurze Versuchsanordnung, Versuchsverlauf und Versuchsauswertung darzustellen. Es sollte ein interessanter Versuch sein, es sollte ein Versuch sein, der dem Berg des Wissens, den die Menschheit in den letzten 3.000-4.000 Jahren angehäuft hat, ein weiteres Kieselchen hinzufügt. So dass es und der möglicherweise in der Art und in der Art und Weise noch nicht irgendwie publiziert wurde, denn diese Sprechfunksendung soll ja zugleich auch ein Stück weit Bestandteil einer kritischen Gegenöffentlichkeit sein und Menschen und Leute zu Wort kommen lassen, die zum Beispiel nicht in der Zeit oder im Spiegel schreiben dürfen, aber doch Wichtiges zu sagen haben. Wenn da jetzt aber nur Idioten anrufen, dann reiben sich die Zeit und der Spiegel die Hände und denken, wir haben alle, die was zu sagen haben, und die alle anderen sind Idioten. Und das macht da sind die dann nur weiterhin arrogant, und das ist nicht schön. Und ich denke ja als anthropologischer Optimist, dass es neben Zeit- und Spiegelautoren vielleicht auch noch andere Menschen gibt, die was zu sagen haben. Die sollten sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und die 0331 für Potsdam wählen und dann die 721 39 32. 721 39 32. Menschen, denen die Zeitschrift Nature oder Bilder der Wissenschaft bisher verwehrt war, die aber einen Schatz an selbst gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen verfügen, hätten hier die Möglichkeit, diese in dieser ein Stück weit kritischen Gegenöffentlichkeit, die da halbautomatische Anrufbeantworter heißt, zu publizieren. Lange Rede, kurze Telefonnummer 0331 721 39 32. Und wenn nicht, gibt's eben nächste Woche keinen Zusammenschnitt vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Dann fehlt ein goldiges Element dieser Sendung und das ist dann nur eure Schuld. Ich kann da nichts dafür. Tach, das prangere ich an. Wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ah, jetzt habe ich französische Worte gebraucht. Ich wollte gerade heute auch diese französischen Worte boykottieren. Insofern sage ich nicht Hallo, Hallo, sondern Hallo, Hallo. Ja, hallo, hier ist Carsten. Zünftet deutsche Hallo. Carsten? Ja, Carsten. Tag, Carsten. Hi, hallo. Du rufst ja auch aus so einer dialektischen Region an. Ah, naja, nicht unbedingt. Nee? Ja. Mein Lieber, du klingst ja schon fast wie ein Anhaltiner. Wie ein was? Wie ein Anhaltiner. Ah, nee. Das klingt echt wie eine Hunderasse, wa? Anhaltiner, ah. Dalmatiner. Dalmatiner. Chihuahua. Nee, jo, Spremberg. Spremberg? Ja. Naja, da hat man auch seinen kleinen Dialekt, oder, der gepflegt wird. Ja, Sorbisch vielleicht eventuell. Hast du auch so lustige Spreewald-Sachen? Nee, naja, ganz Spreewald ist es ja nicht. Aber könnte ja trotzdem sein, dass ihr hin und wieder, wenn es, sagen wir, doll regnet, dass ihr dann spreewäldlerische Umzüge macht. In Lustientrachten. Nee, eigentlich nicht. Ihr habt ja keine Lustien... und so. Keine Lustientrachten. Nee, eigentlich nicht. Nur Stonewash-Jeans... Ja, sowas, ja. Gut. Mensch, ist auch eine Trachteneinfalt herrscht inzwischen in der Welt, wa? Naja, es geht so. Ja, selbst der Indianer trägt Stonewashed. Der Indianer? Alle, von Spremberg bis zum Indianer. Von Spremberg bis Indianer. Alle Stonewashed. Ach so. Und die schönen, traditionsreichen Kostüme, die das Jahr über eingemottet im Schrank liegen, an denen immer wieder rumgestickt wurde, die sind ausgestorben. Ah ja, das ist ja mehr weiter nördlich. Wir sind ja weiter südlich von Cottbus. Ach, und ihr seid durch die Geschichte ohne Kostüme gekommen. Ja? Seitdem es den Spremberger gibt, trägt er Jogginghosen oder Stonewash Jeans? Ich weiß nicht, früher waren es vielleicht nochmal Korthosen oder so. Korthosen? Ja. Das kann ja auch sein. Na gut, wo bist du? Bist jetzt zu Hause? Ich bin zu Hause, ja. Kannst du mal kurz Kleiderordnung beschreiben? Oh, das ist jetzt unterschiedlich. Also auf dem Stuhl. Auf rechts ja Jeans und auf dem Kleiderbügel hängt ein Hemd und eine Stoffhose. Und was hängt an deinem Körper rum? Du kannst Schlafanzughose. Schlafanzughose? Ja. Und obenrum aber frei? Ja, doch. Weil die Freundin das so mag? Nö, meine Katze. Deine Katze? Ja, die ist unwahrscheinlich. Und schläfst du auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Die schläft immer auf der Bettdecke. Ah ja. Ja. Und du? Ich schlaf unter der Bett. Und mein Lieber, da haben wir uns aber echt ein schönes Tischtennisspiel. Netter Mann, oh Mann, jetzt bin ich gerade wieder an der Bilderflut gescheitert. Bilderverbot, sage ich gar nichts mehr, haben uns nett unterhalten. So, sag mal, du bist doch eher, du machst Experimente mit deiner Katze zum Beispiel? Die sollen ja nervös reagieren, wenn man so Konservendosen hinten ranbindet. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Nee, finde ich auch verachtenswert und katzenfeindlich. Ich möchte nicht, dass über dir erzählt wird. Nee, ich habe damals auf dem Hof gewohnt und da habe ich mal auch Experimente gemacht. Ja? Ja, mit selbstgebauten Mausefallen. Ach, selbstgebaute Mausefallen? Ja, klar. Und wie sahen die aus? Naja, das ist ein Stück Holz und da habe ich ein riesen Loch reingebohrt. Hä? Und dann so mit Vorrichtungen und Klappe zufallen und alles Mögliche. Ah, Ach, und dann hinten Speck oder Käse drin? Ja, genau. Und hat's funktioniert? Naja, nicht so richtig. Also, es war was drin gewesen. Also, ein Stück mal... Ein Stück, ach so. Nee, das hat, da hat mir meine Schwester einen Streich gespielt. Ach, was hat denn die drin gesetzt? Die hat eine Kanickelpfote reingelegt. Ach Gott, da hast du doch aber sicher einen großen Schreck gekriegt. Na, ich bin schreiend über den Hof gerannt. Oh. Als Maus drin, eine Maus drin. Ja, war aber keine. Ach so, ich dachte, du hast dann jetzt an das arme Kaninchen gedacht, was jetzt auf drei Beinen durch die Welt hüpfen muss. Nee, war ja bloß von einem toten Kaninchen. Ja. Na dann jetzt ja. Da habe ich habe ja zum Beispiel ganz harmlose landwirtschaftliche Experimente auch im Hof gemacht, der teilweise so ein Stück weit ein bisschen grün hatte und verfaulte Kartoffeln vergraben. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht nach einem Jahr auf einen großen Schatz verfaulter Kartoffeln blicken kann, dass sie sich vermehren. Ist nicht eingetreten. Nee, sowas habe ich auch nicht. Experiment, mit dem ich kläglich gescheitert bin. Ja. Ja. Ja, aber das war so das, was ich eigentlich sagen wollte. Gut. Mit dem Experiment. Dann danke ich dir sehr. Dann will ich jetzt deine Katze nicht weiter frustrieren. Bedanke. Ja, gerade schon so ein bisschen stinkig. Siehst du, genau. Die denkt, dieser Sack im Radio, der soll aufhören zu quatschen und Herrchen in Ruhe lassen, dass der endlich unter die Bettdecke kraucht. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, klar. Und grüße alle Spremberger. Mhm. Tschüss. Ciao. Hi. Hallo. Hallo. Also mein Selbstversuch ist im Moment gerade, dir 3 Stunden lang hochkonzentriert jedes Wort zu verfolgen, ohne eine Macke zu kriegen. Bisher 2 Stunden. Wenn ich ja, mal jetzt, sagen wir mal, ja. Und hast du schon eine Macke gekriegt? Ich bin ja jetzt nicht, darum frage ich. Hast du schon eine Macke gekriegt? Na, bis jetzt geht's noch. Interessant. Und woran liegt's? Hättest du ja eine Macke gehabt? Nee. Nee? Du bist also jetzt ja nicht so, sagen wir mal, total offen in den Versuch gegangen, sondern schon mit dem Anspruch, heute will ich aber mal keine Macke kriegen, wenn ich die Sendung höre. Hast du dich jetzt zum ersten Mal diesem Versuch unterzogen, oder? Nee, ich hab schon öfter angerufen, wenn du das meinst. Ach, also. Nee, nicht angerufen, sondern jetzt zugehört und versucht, keine Macke zu kriegen. Ja, nee, bei dir ist es schwer. Ja, nee, ist schon klar. Ich wollte also, jetzt ich auch meine einfach. Jetzt nicht dich persönlich, sondern halt, nee, es ist schon schwer. Also, weiß nicht, ich muss ja mal. Ja, weil es ist schon schwer, da konzentriert alles mitzukriegen. Wir müssen mal. Mitzukriegen ist schwer. Nee, mitzukriegen nicht, aber halt dabei zu bleiben, halt. Da wach zu bleiben. Also, ich meine. Na, geht's jetzt um Macke kriegen oder einschlafen? Das sind ja 2 völlig gegensätzliche Haltungen. Wieso? Nee. Geht bei dir Hand in Hand einschlafen und Macke kriegen? Du kriegst abends eine totale Macke, aus der du dann erst am nächsten Morgen mühsam erwachst? Das ist ja das Schlimme, morgens erwache ich und werde von Volker Wiebrecht gequält. Der auch versucht, dich in die Macke zu treiben. Nee, ja, was er dann halt im Radio so immer ablässt und dann ich muss halt immer zuhören. Das ist schon ganz schön schwer, Ich verstehe das jetzt ja nicht. Also jetzt besteht auch früh morgens bei Volker Wiebrecht die Gefahr, dass du gleich wieder einschläfst? Nee. Dass du eine Macke kriegst? Nee. Weder nee. Noch? Nein, ja. Also ich treibe dich in die Macke und Wiebrecht holt dich aus der Macke raus? Nein, gar nicht. Ich verstehe überhaupt ja jetzt, wer dreht ja hier durch? Ja, ja. Ich schlafe gleich ein, das ist eine typische Fluchtreaktion bei mir. Dann werde ich ganz müde und dann wird hier nur noch Schnarchen gesendet. Ja, das ist schade. Ja. Besser. Ei, jetzt kriege ich hier gerade eine Meldung drin. Echt, die beknackten von. Die haben jetzt die Bombe gesprengt, die Franzosen. Paris, Frankreich zündet Atomsprengsatz. Nee, macht das echt keine Witze? Nein, ich mach keine Witze. Ich habe jetzt echt den Zettel hier drin gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich hier seriöser machen soll. Warte mal. Nee, jetzt habe ich hier den Fritz-Nachrichten-Jingle ja nicht. Also ich lese das einfach mal vor. Mhm. Frankreich zündet Atomsprengsatz. Paris, AP, Frankreich hat am Dienstag einen Atomsprengsatz im Südpazifik gezündet. Das teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Mehr später. Ist schwierig, wenn man sich mit so einer Meldung konfrontiert sieht, wa? Ja, ziemlich, ja. Aber ich fand dein Dingens davon vorhin, fand ich nicht gerade so besonders gut. Also, dass die Leute animierst, als ich... aus Selbstexperimenten das Messer in den Bauch zu rammen. Das war jetzt von mir aus auch ein Versuch. Ich werde jetzt morgen und übermorgen aufmerksam die Boulevardblätter lesen, und werde versuche einfach rauszukriegen, ja, wie viele Leute sich wegen mir umgebracht haben. Ja, wie groß der Anteil in der Bevölkerung ist, die man als Geißel dieser Sendung bezeichnen könnte. Und ist auch ein interessantes Beispiel über die Wirksamkeit von Medien. Ja, dass so eine gutmütige, nette Stimme, Kinder, es besteht keine Gefahr, nehmt ruhig ein Messer, steckt es euch ganz tief in den Bauch und ganz viele glauben nicht. Ja, also ich würde nicht davon ausgehen, also ich weiß auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Was denn? Bei was? Dass das nicht funktioniert. Na eben, deswegen meine ich, kannst du nicht wagen, nee, sowas öffentlich? Ja, also bitte. Nee, von daher bin ich da selber jetzt auch schon in einer gewissen ethischen Krise. Ja, ne? Ja. Aber da geht's mir im Grunde wie Goethe, ja, der seinen Werther da geschrieben hat und dann haben lauter junge Menschen Selbstmord gemacht. Ja. Nur dass ich das jetzt verkürzt habe auf 2-3 Sätze. Ich bin ja auch nicht Goethe. Die Erkenntnis, ne? Ja. Und dann hat man aber, ich meine, dann hat man, gut, okay, dann hat man mehrere jugendliche Leichen mit Küchenmessern im Bauch, aber weiß, wie Medien funktionieren. Ja, aber ich meine, also. Was ja auch interessant ist. Ich finde das schon ziemlich so mag. Nee, na, was dann aber zur Folge haben könnte, dass möglicherweise. Was? Würde ich doch einen gewissen Unterschied sehen. Ja? Ja. Warum? Weil wer sich jetzt selber so ein Experiment selbst unterzieht, der soll das ruhig machen. Aber wenn die jetzt woanders, auch ja nicht zu Hause, warum machen sie es nicht in Frankreich, Atombomben rumsprengen müssen, ja, dann sind ja viele andere davon betroffen. Hm. Und das ist ja Schweinerei. Schöne Atolle werden radioaktiv versaut, zum Beispiel. Ja. Ne? Hm. Ja, während wenn sich jetzt, sagen wir mal, ein junger Mensch ein Messer in den Bauch steckt, einfach aus Wissensdurst heraus und aus übergroße Gläubigkeit an so eine Sendung, dann ist es doch interessanter. Ja, weil der Chirac jetzt wissen will, wie das, ich meine, letztendlich ist es doch nichts anderes, guck mal. Meinst du, dass er das aus Neugier macht, der Chirac? Ja, weißt du das? Ich stecke ja nicht in dem drinne. Ich meine, nicht, dass ich den jetzt verteidige oder sonst was, oder also ist ja keine Frage, dass der... Meinst du, dass der jetzt ungefähr das Kaliber hat, was ein minder bemittelter Radiohörer? Nee, die würde nicht unbedingt vergleichen. Du siehst, das wirft ganz grundsätzliche Fragen auf. Ich glaube, dass der Mensch, also ich meine, der muss ja irgendwo ein Problem haben. Und also ich halte ihn für ziemlich, weiß nicht, schon fast gefährlich. Ich meine... Ja. Ach, andererseits ist es auch ungerecht. Ne? Alle haben schöne Atomversuche gemacht. Die Russen haben massenhaft prima immer Bomben hochgesprengt. Die Amis haben massenhaft prima Bomben gesprengt. Und die Franzosen sind ja nicht hinterhergekommen. Das ist aber noch kein Grund weiterzumachen, ne? Oder? Nö, aber ihr meint es natürlich. Muss ja mal da, damit ist der aufhören, oder? Da ist der Franzose ja natürlich traurig. Was denn? Naja, die haben, wisst ihr, sitzen alle da, alle drei sitzen an eben Tisch, alle haben große Eisbecher und der Franzose und der Ami, die essen ganz schnell und dann ist ihr Eis leer und dann sagen sie, jetzt soll aber keiner mehr Eis essen. Und jetzt sitzt Chirac vor seinem kleinen Atomeisbecherchen, ja, und ist ganz traurig, ist noch halb voll, im Grunde hat er riesen Appetit, würde nur gerne weiter essen. Da siehst du mal, so ungerecht geht es zu in der Welt. Man muss im Grunde auch Verständnis für Chirac haben. Ja, der hat ja so schöne Bomben, irgendwas muss man da damit machen. Die können doch nicht nur so sinnlos rumliegen. Ja, man kann sich ja überlegen, was man damit günstiger machen könnte, als die jetzt in die Luft zu sprengen, oder? Ja, ich habe gerade, als ich in Amerika war, da haben die groß total gefeiert, die erst ihre ersten Atombomben. Mhm. Also auch die Versuche in, Los Alamos oder irgendwie sowas. Haben sich total gefreut und hatten immer schicke Bilder von netten jungen Frauen, die zum Beispiel so Atombombenkleider, so Atompilzkleider hatten. Hm. Und die total sich freuten und lachten und das alles absolut schick fanden. Ja, und du gerade der Franzose als modebewusster, modeverschriebener Volksschaft. Ja? Du musst aufpassen, ich habe nämlich in Frankreich gelebt, ne? Ich kenne mich da aus. Siehst du? Na, und ich habe so aus der Distanz kenne ich das alles ein bisschen. Ja, nee, aber mach nur weiter. Also der Franzose als Modeverschriener. Naja, da bist du da neidisch, wenn du siehst, wie sehr der Ami sich darüber freuen kann, über seine Atombomben. Also hör mal, was ist denn das für eine Argumentation, bitte? Ja, ich weiß, das ist eine unbequeme Argumentation, aber dieses Medium soll ja auch ein Stück weit kritische Gegenöffentlichkeit sein. Hm. Jetzt andererseits, warum muss ich Chirac verteidigen? Muss ich ja nicht. Nee, sollst du ja auch gar nicht. Nee. Wir können ja auch mal einer Meinung sein. Soll ich den jetzt nochmal anklagen? Ich glaube, also ich hoffe, dass das nicht mal notwendig ist und dass jeder kapiert hat, dass das ein Idiot ist. Aber ich meine, es hat ja wohl nicht viel genützt. Wobei, ich glaube, er versucht ja auch als nur so als halber Idiot rüberzukommen. Der hat ja gesagt, er macht nicht alle Versuche, er macht nur ein paar. Ja, nett. Ich meine, was soll's? Nee, also ich glaube, er versucht einfach die Idiotie ein bisschen zu reduzieren, sodass man ihn nur für halb bekloppt hält. Ja, na gut. Ich meine. Ja? Und würdest du denn da mitspielen? Das, bei was jetzt? Na, jeder Versuch weniger, ist Chirac ein bisschen weniger bekloppt? Na, bei ja, Kim Versuch wäre prima, wa? Ja. Jetzt ja. 8. oder so haben sie angekündigt? Ist er bei 4 nur noch halb so doof? Nö. Genauso blöd. Das haben wir noch genau voll doof. Also wenn, also entweder alles oder ja nicht, ne? Ich meine, es ist da, der erste ist schon zu viel. Ist doch idiotisch. Wozu denn bitte? Gib mir noch mal einen vernünftigen Grund. Wozu das alles? Ist doch so bescheuert. Mann, jetzt bin ich aber, jetzt komme ich voll in die Rolle von Chirac. Eine Atombombenexplosion, ja, und dann veranstalten die. Genüge. Was müssen sie, was soll das denn? Ist doch bescheuert. Ich sag jetzt ja nicht mehr. Sonst ja. Finden ja auch Festivals statt. Fuck Kuttner oder sowas. Trotzdem sich das überhaupt ja nicht reimt. Du zündest ja keine Atombombe. Ich war beim Fuck Chirac-Konzert. Ja, gut. Genial. Gut. Den wollte, glaube ich, keiner ficken. Ich war fast der Einzige. Nun ja, das Wort ist ja nun mal doppeldeutig, ne? Fuck? Ja. Und Chirac, bedeutet Chirac eigentlich was? Chirac? Ja. Pff, nö, nicht, dass ich wüsste, nee. Nö, müsste man sich mal überlegen, gut, ob man ein schönes Wortspielchen draus machen könnte. Wie gehen wir denn mit der Meldung um? Ich lese die nochmal vor. Die Meldung, ja. Frankreich hat am Dienstag einen Atomsprengsatz im Südpazifik gezündet. Das teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Tja. Willst du kommentieren? Kurz, knapp und bündig, wa? So, zack, zack. So, was sagt man dazu? Ja, kannst du nur noch, weiß ich nicht, gib mir mal einen Tipp. Ich finde das schon ziemlich heftig. Einigen wir uns darauf, dass wir beide ziemlich heftig finden. Hurra. Hey, du hast mit heftig angefangen. Ich habe mit heftig angefangen? Ja. Du hast gesagt, findest du ziemlich heftig. Ja, finde ich auch. Ja, na klar, ist total Schwachsinn, Atombomben zu zünden. Ist doch normal. Oder? Klar. Aber ich finde, sagen wir mal, diese Pflicht, das zu beteuern, dass man das bescheuert findet, dass Atombomben... Ja, das finde ich auch ein bisschen stressig. Nee, es war keine Pflicht. Das ist ja? Weil du gerade mit der... Das war ja jetzt... Wir kamen ja auf dieses Thema, weil du mit der Meldung kamst. Ja. Du hast ja und dann hast du mir aber auch gleich ein politisch korrektes Statement abverlangt. Das ist nicht politisch korrekt. Ich würde du wolltest ich würde hören, dass ich das nicht schön finde. Was sagen, was ich für auch wie immer für korrekt oder nicht korrekt. Ich denke, ich sage, was ich denke. Ich finde es halt nicht. Ja. Also wenn ich das nicht finden würde, hätte ich es halt auch gesagt. Aber was macht man mit diesen ganzen Politstatements? Schrecklich, ne? Ja, man muss immer einstimmen, in denen ihr sagt, dass man das ganz nicht schön findet. Darf ich ganz gemein sein? Ja, sag mal, sag mal. Du solltest wirklich mal einmal, so aus experimentmäßig, weil darum ging es ja auch. Ich hab's nicht so mit Physik. Ja. Aber mach das doch mal mit Johnny, tausch doch mal die Sendung aus. Du machst seine Sendung und er macht deine. Ja, lassen Sie dann mich an. Dann hinterher dann so eine Endergebnissendung dann machen, dann, um zu wissen, was dabei rausgekommen ist. Worauf würdest du jetzt hoffen? Dass du die Gelegenheit hast, mit Johnny zu reden oder dass du von mir eine Musiksendung geboten kriegst? Ich nehme an, das Erstere. Du willst mich bloß kalt stellen. Kann das sein? Nein, das ist sowas ja nicht gemeint. Das wäre doch ganz witzig mal. Einfach nur aus, ja, ein Experiment, du sagst es doch die ganze Zeit. Ein Experiment ist doch, du stellst dir eine Frage, wie wäre das wohl, wenn, so. Ja. Und dann überlegst du dir was Schönes. Ah ja, was Witziges, stimmt, interessante Versuchsanordnung. Und da hinterher guckst du dann halt, wie... ob das nun nett oder nicht nett war. Und dazu musst du es aber erstmal mal tun. Ja, mach ich. Da würde dann, wenn ich es machen würde, so eine Johnny... War ja nur ein Vorschlag, sagen wir so. Nee, ist ein guter Vorschlag. So eine Johnny-Musiksendung. Die würde zum Beispiel so eine Musiken haben, mit der ich mich jetzt von dir verabschiede. Gut. Einverstanden? Okay, schöne Nacht noch. Okay. Ciao. Ja, dir auch. Tschüss. Daniel Johnston, Speedy Motorcycle. Da gibt es auch eine wunderbare Aufnahme, die er zusammen mit Yola Tango gemacht hat. Die habe ich leider nicht. Ist auf irgendeiner blöden Single erschienen. Hier ist es Daniel Johnston von dieser Jip Jump Music CD aus dem Sommer 83. So alte, so klasse Musik erschienen auf Homestead Records. Speeding Motorcycle. Habe ich die richtige Nummer gewählt? Ich habe die richtige Nummer gewählt. Speeding Motorcycle. Won't you change me? speeding motorcycle, won't you change me? In a world of funny changes, speeding motorcycle, won't you change me? Die ich auch ganz doll verehre. Ich hoffe, jetzt hat die keine Macke gekriegt, die andere Anruferin. Außerdem hat er noch, das muss ich schnell wenigstens mal kurz anspielen, hat er, glaube ich, auch noch ein Lied gemacht, für mich wahrscheinlich. Where the wind blows, that's where I go. Where echten Bruder im Geiste. Was Daniel Johnston an den Vocals und an der Gitarre und am Dings ist, bin ich am Radio. Aber Jans in Ernst und Jans in Echt ist wirklich ein total begnadeter, großartiger Songschreiber aus Austin, Texas und hat da mit diesen ganzen Austin-Bands, glaube ich, auch immer so rumgemacht. Butthole Surfers, mit denen hat er zusammen gemacht. Mit Jet Fair hat er ganz viel zusammen gemacht. Mit Yola Tengo hat er irgendwas gemacht und hat jetzt auch prima eine richtig ordentlich produzierte Platte gemacht, die vor kurzem irgendwann rausgekommen ist. Herzlich willkommen, ihr seid hier im Soundgarden. Mein Name ist Jonny. Tag, wer bist denn du da? Hallo, ich bin Nikola. Nikolas? Halt, ich muss die Telefonnummer vom Halbautomatik. Wunderbar, das hat mich gefreut. Radio kann doch was bewirken, eine ernste Ansprache. Des, wobei, wenn der Jäger von Ansprache spricht und das Wild ansprechen, dann meint er, glaube ich, immer abschießen. Eine ernste Ansprache an den Radiohörer hat doch Wirkungen. Ihr zeitigt, es gab inzwischen einen vernünftigen, nicht bunter Dreck, der da angerufen hat auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter, sondern richtig vernünftige, ordentliche Anrufer, die eine Versuchsanordnung, den Versuchsverlauf und die Auswertung beschreiben konnten und das in knappen Worten, die zusammenschnitttauglich sind. Wer sich dazu weiterhin imstande sieht und hier möglicherweise nicht durchkommt, 7481110 ist meine Nummer, der könnte dann die Gelegenheit, die 0331 für Potsdam zu wählen und dann 721 39 32, da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter. So, jetzt bist du dran. Ja, es gibt eine Sache, die mich schon länger beschäftigt, also eine Versuchsanordnung eigentlich. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn man genügend Zeit hat und man will von hier, sagen wir, nach Hamburg reisen und man kriegt zwei Optionen. Also das eine ist, man geht zu Fuß oder man fängt jetzt an, eine Eisenbahn zu entwickeln und rechnet die ganze Zeit auf, die man dann verwendet, um diese Geschichte zu entwickeln und dieses Erz abzutragen. Ob sich das am Schluss dann auch wirklich so ist, dass man Zeit spart. Ah, das ist eine interessante Überlegung. Weißt du, also ja, aber am du... Am krassesten ist es ja so, wenn du dir überlegst, das ist jetzt nicht gerade direkt eine Reise, aber wir schicken jetzt einen Astronauten in der Umlaufbahn. Ja. Der hat dann in... Und lassen ihn da umlaufen. In 90 Minuten fährt er oder fliegt er einmal um die Erde. Ja, da ist er ziemlich flink. Da wäre er zu Fuß deutlich langsamer. Ja, aber er braucht ja auch sehr viele Leute dazu. Ja, ach und du meinst, wenn man jetzt diese 90 Minuten multipliziert mit der Zahl der daran beteiligten Leute? Nee. Wir rechnen die Zeit der Leute, die beschäftigt sind. Dann. Ah ja. Oder, sagen wir, das sind 1000 Leute, die arbeiten 10 Jahre daran. Ja. Dann kann man sich ausrechnen, das funktioniert nicht mehr. Bist du sicher? Vielleicht funktioniert es ja doch. Also jetzt 1000 Leute, 10 Jahre sind 10.000 Jahre. Also plus ein sind 1001 Mensch. 10.000 Jahre brauchen sie einmal umlaufbahnmäßig. Ja, aber wir nur wie groß ist der Kreis der Umlaufbahn? Die Erde selber hat einen Umfang von 40.000 Kilometern. Ja, aber wenn der jetzt noch ein paar Kilometer weg ist, dann wird es noch richtig mehr. Dann sind es vielleicht 100.000 Kilometer. Und trotzdem ist er noch schneller als zu Fuß. Glaube ich nicht. Doch, siehst du, da solltest du mal den Taschenrechner rausnehmen. Ja, überlegst dir doch mal. Ich hab's mir ja gerade überlegt. Ja, und du siehst, ich durchgerechnet. Ja, das muss ich nochmal haben. Also wir haben 1000 Leute. 1001 Leute, wir müssen den müssen ja mitrechnen. Und 10.000 Jahre und 90 Minuten. Ja, wir müssen jetzt einen Durchschnittswert ermitteln. Und so schnell kommt er um die Erde. Der läuft doch viel schneller um die Erde. Ach, na außerdem ist er doch einen Kilometer weg. Das ist kein Problem. Ja, also da wird der Umfang noch größer. Erdumfang sind jetzt 40.000 Kilometer. 50.000. 40.000 plus. Meinetwegen. 5 Stundenkilometer. Ja. 5 Kilometer pro Stunde. Ja? Das sind 8.000 Stunden braucht er da. Aha. Aber vielleicht brauchen die ja nicht 10 Jahre. Nö. Vielleicht sind es auch nur 800 Leute. Nö. Mein Lieber, man braucht schon. Aber wir rechnen jetzt mal das Beispiel mit dem Zug von Hamburg. Von Berlin nach Hamburg. Ja. Okay. Naja, nun nimm mal. Okay, 1000 Leute, die 10 Jahre dran arbeiten und einen Zug entwickeln. Nö. Da müssen wir weiter vorne anfangen. 100 Jahre einen Zug entwickeln. Hm, nee, das ging ziemlich zügig. Ja, war einer der großen Berliner Geister, Olle Borsig, der hat prima Lokomotiven gebaut. Ja, aber da hat er ja schon relativ viel Basiswissen. Der hat, ey, jetzt kann ich total annehmen. 1854 ist die 1000. Borsig-Lokomotive vom Band der Young. 54 schon. 1854, schon die 1000. Lokomotive. Das ist ja fantastisch. Also die haben irgendwie eine Entwicklungszeit, sagen wir, von 30 Jahren gehabt, wenn wir Dampfmaschinen und alles mitrechnen. Wow. Und waren nicht so viele Leute. 30 Jahre dazu. 30 Jahre, meinetwegen 60 Jahre und meinetwegen 100 Leute, was das mit Sicherheit nicht waren. Und jetzt überlege mal, wie viele Leute seit 1854 die Strecke Hamburg-Berlin oder ja, Hamburg, weiß ich was. Du rechnest was aus. Die musst du alle dazu rechnen. Du zahlst ja nicht die, zum Beispiel das Eisen. Zuerst musste mal das Eisen erfunden werden, dann muss das Eisenerz geholt werden, nur um mal die Schienen zu legen. Pass mal, ich bin jetzt in einem Problem, gleich kommen die Nachrichten und danach, wie Johnny immer sagt, geht's weiter. Du könntest jetzt, weil das wird eine endlose Kausalkette, die wahrscheinlich zurückführt bis zur Erdentstehung. Das Eisen muss ja auch entstehen, aber das dauert ja auch ich Zeit. Ich kann dir eine kurze Gegenfrage stellen. Ja? Hast du jemals das Gefühl, du hättest mit einem Computer Zeit gespart? Nee, das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich eine gute Überlegung. Ich meine, da geht's ja weiter. Computer im Wettlauf mit der Schreibmaschine. Da sieht er total alt aus. Hm. Selbst wenn er total megahertzmäßig getaktet ist. Und ich danke dir für diesen wunderbaren Hinweis. Ich muss mich leider von dir verabschieden, damit es nachher weitergehen also kann. Also bis bald. Tschüss. Johnny immer sagt. Tschüss. So, jetzt kommt nämlich noch die Möglichkeit, dass ihr euch selber an einem Versuch beteiligt. Das ist gleichzeitig ein bisschen Englischunterricht und ist ein wunderbarer Yoga-Kurs, der sich auf Körpersounds bezieht. Das ist jetzt noch nicht der Yoga-Kurs, das ist jetzt auch noch nicht der Englischunterricht. Der kommt dann gleich. And now let us do the sound vibrations. Very few people realize the importance and the potency of the vibrations that we can produce by our voice, because it gives like an inner massage to the entire body. Our glands, our organs are getting the benefit of this inner vibrations. We do it with the different vowels. Now, E vibrates in the head, hence the pituitary gland, the pineal gland, the brain, the eyesight are all affected by the sound of E. Let us do first the E. Shall I do it alone? And then you will join me. Sure, I will do longer than you can do. You inhale a deep breath and then instead of exhaling, sound it out, which would be like E. Before you're out of breath. Sure, I'm not expecting you to do it that long. Let us do it shorter and with the full strength of the outgoing breath. Yes? Everybody has their own pitch. You do it at your pitch. Sure. Let us do first E and the second half time A. A affects the upper part of the lungs. Sitting straight. Inhale a deep breath. Yeah. Yeah. No, that's enough. It is better to do it short and with a strong voice, with the whole strength of the outgoing breath, than just go into the feeble sound, because that doesn't start vibrating anything. Now we do the next one. We will do A and second half time U. The A affects the gullet, the throat, the tracheas, and the thyroid gland. U, the intestines and the lower organs. So we'll do A, like in weather, A, A, U, inhale. A. And the last, O affects the lower part of the lungs. And O, M, strengthens the heart. So let's do the O, M, inhaling. O. 0.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Gezündet. Frankreich hat kurz vor Mitternacht im Südpazifik seine Atomtests aufgenommen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Paris mit. Gegen die Wiederaufnahme der französischen Kernwaffenversuche hatte es weltweit Proteste gegeben. Eine erste Stellungnahme von Claudia Sieg, Greenpeace Tahiti. Heute Morgen um 11:39 Uhr hier Lokalzeit wurde auf Mururoa eine 20 Kilotonnen Bombe gezündet. Das entspricht der Größe einer Hiroshima-Bombe. Wir werden natürlich unseren Protest weiter fortführen. Wir halten die Zündung dieser Bombe für einen unverschämten Akt der französischen Regierung und einen Schlag ins Gesicht der mehr als 150 Regierungen und Millionen von Menschen weltweit, die besorgt waren wegen der Zündung dieser Bombe, wegen der Aufnahme der Testserie durch Frankreich und die befürchten, dass dadurch halt insbesondere die Umwelt, die verseuchende Meeresumwelt in Mururoa hier im Südpazifik wieder zunehmen wird. Ich glaube nicht, dass Chirac wird annehmen, dass jetzt der internationale Protest ein bisschen abschwächen wird, aber er soll sich da nicht vertun. Ich glaube, dass er sogar noch zunehmen wird und Frankreich sich zunehmend politisch isoliert. Angriffe. Die bosnische Hauptstadt Sarajevo ist am Abend offenbar von serbischen Einheiten beschossen worden. Dabei wurden 3 Menschen verletzt. Nach UNO-Angaben gibt es auch nach der Wiederaufnahme der NATO-Luftangriffe keine Anzeichen dafür, dass die bosnischen Serben ihre schweren Waffen um Sarajevo abziehen. Ausgewiesen. Dänemark hat den US-Neonazi Lauk an Deutschland ausgeliefert. Der Amerikaner muss sich in Hamburg wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung sowie der Verbreitung von Nazi-Propaganda vor Gericht verantworten. Krise. Der Friedensprozess für Nordirland tritt auf der Stelle. Ein geplantes Treffen zwischen Vertretern Irlands und Großbritanniens wurde abgesagt. Hintergrund ist ein Streit um die von Großbritannien geforderte Entwaffnung der nordirischen Untergrundorganisation IRA. Brandstiftung. Das Feuer in einem türkischen Wohnhaus in Lübeck ist nach Polizeiangaben vorsätzlich gelegt worden. Bei dem Brand waren gestern Nacht 2 Menschen getötet und 20 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Wetter. Temperaturen in der Nacht 11 bis 8 Grad, kein Regen, tagsüber heiter bis wolkig, vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen, Fritz wünscht gute Fahrt. Fritz präsentiert Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens. Der Stummfilmklassiker von Friedrich Wilhelm Murnau, akustisch untermalt von den Brandenburgischen Philharmonikern. Nosferatu. Das Original aller Vampirfilme. Begleitet von 65 Musikern. Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens. Samstag, 16. September in der Medienstadt Potsdam-Babelsberg, Marlene Dietrich Halle Nord. Nosferatu. Und die Brandenburgischen Philharmoniker. Wenn Lindenpark goes classic, dann mit Fritz. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag, meine Damen, Herren. Hier ist der Sprechfunk. Und zum Überlegen, bevor wir gleich noch ein knappes halbes Stündchen, weites Stündchen weiter telefonieren, hier nochmal ein Lied zum Nachdenken. Lustige, nette Japaner, Cosa Nostra, haben diese wunderbare, ihre, glaube ich, 2. Platte gemacht. Und der Song heißt ein Song, dessen Titel als Motto über dieser Sendung stehen könnte: Wisdom is Truth. Der Ami hat gesprochen. Mein Name ist Jonny. Boy with eyes of black, car direkt dann wieder an der Sendung, wa? Muss aber manchmal ein bisschen ordentliche Musik gespielt werden. Sat next to him at a dirty old bar where the lights were dim. Tell me, he set the joys aside. Why do you look down when nothing can be found? Love the Music heißt die Platte. Das ist hinten nochmal ein richtig prima Song durfte haben, die so schamlos die Stones gesampelt, dass jeder anständige Stones, wenn total ins Gruseln kommt wahrscheinlich. Love the Music ist dieser, heißt die Platte, ist dieser Song, der 6 Minuten dauert. Den spiele ich vielleicht nächste Mal, der ist richtig schön, ein bisschen Stones-Fans ärgern. Vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, dass die von 99 Records vertrieben wird, die Platte. Ist vertriebenen Musik aus Japan. Wir telefonieren jetzt hier noch ganz kurz ein bisschen so rum. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja, ich bin der nicht mehr ganz so junge Bürger, der 49-Jährige. Ei. Und aber immer noch von Forschergeist beseelt? Ja, aber doch, kann man so sagen. Und auch wirklich ein erfolgreiches, interessantes, der Öffentlichkeit mitteilenswertes Experiment vollzogen in deiner 49-Jährigen? Experiment ist sicher mitteilenswert, aber ob so erfolgreich war und ob die Ergebnisse so mitteilenswert sind, weiß ich nicht. Naja, auch Negativ-Ergebnisse sind ja durchaus interessant. Ja? Also kurz gesagt, ich habe vor 22 Jahren versucht, mich umzuerziehen. Dich umzuerziehen? Mhm. Und du bist kläglich damit gescheitert, nehme ich an. Vorerst? Ja, aber insgesamt vielleicht nicht. Wie war denn die Ausgangssituation? Du warst einfach ein junger 27-jähriger Bengel? Kann man so sagen. Ich war FDJ-Funktionär, hauptamtlich. Ach so. Naja, im Osten natürlich. Gab's ja nicht im Westen. Ja, das war eine der Sachen, die im Westen nicht hatten, die wir denen voraus hatten. Oder hinterher. Ja. Jedenfalls. Da gibt's ja diesen Witz von der Westreise, wo der dann zurückkommt und gefragt wird, wie die im Westen gefallen hat. Sagt er, ja, vieles ist besser, aber ein paar Sachen bei uns sind auch besser. Und die Genossen fragen ihn dann, was denn bei uns besser ist. Und er sagt, die Parteiarbeit. Damit hat er es wohl jetzt ohne Recht gehabt. Ich kenne aber auch einen anderen Witz. Kommt ein Journalist wieder und wird gefragt, warum er denn so wütend schreibt über Pornografie und Schmutz und Drogensucht und so weiter. Ja, sagt er, das lehnen wir am liebsten ab. Du hast versucht, dich umzuerziehen. Ja, ich war nicht der Funktionär, der das Gefühl hatte, er ist den anderen, ihm anvertrauten Menschen überhoben. Ich habe sie unter mir gesehen, wenn ich über sie nachdachte. Und ist dann aber dir irgendwann kritisch aufgestoßen? Ja, das konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Und dann hast du dich gewissermaßen freiwillig zu Hause in so eine Art privates Umerziehungslager begeben, in dem ein strenges Regime herrschte? Zunächst lange gegrübelt und immer wieder gegrübelt, was man machen kann. Also quasi eine Selbstgehirnwäsche? So etwa, ja. Ja. Die nie ganz zu Ende gegangen ist. Ja. Ja, und dann habe ich beschlossen, ich muss mir einreden, den Menschen lieben, um mit ihm auf einer Ebene und gleichwertig und nicht über oben und auch nicht unter ihm zu sein. Ja, nun ist ja der Mensch ganz schwer zu lieben, weil das immer so einzelne und sehr unterschiedliche oft ist. Ja, aber ich hab's damals so, es gab damals einen sowjetischen Film von Gerasimov, der hieß so, den Menschen lieben. Ach. Das habe ich mir angenommen, ja. Ja. Diesen Spruch. Und hast du denn den Menschen irgendwo getroffen? Nee, habe ich nicht getroffen, den gibt's ja auch nicht. Doch, als Begriff gibt's ihn. Ja. Als Kategorie, aber nicht als. Und dann ist es eine sehr begriffliche Liebe geworden. Was draus geworden ist, will ich mal jetzt noch nicht drüber sprechen, aber jedenfalls ist damals kläglich gescheitert. Ja. In der Psychose. Aber du hast, in der Psychose. Du hast also nicht versucht, den Glauben zu wechseln und sagen wir mal, ein Kirchenfunktionär zu werden und dich auf die andere Seite zu schlagen. Ich bin in der Partei geblieben und bin sogar Parteifunktionär geworden und wollte in der Partei reformieren und ändern. Ja. Und wie? Bin immer wieder krank geworden, immer wieder psychotisch. In der Partei. Ja. Also, und das siehst du gewissermaßen als das Scheitern quasi an. Die Krankheit insgesamt, ja, aber was, vielleicht ist doch was Positives rausgekommen. Jetzt dass bist ich heute drüber sprechen kann und ja. Dass ich bin jetzt Erwerbsunfähigkeitsrentner wegen dieser Krankheit. Wie haben denn deine letzten 5 Jahre ausgesehen? Das war ja dann doch eine herbe Konfrontation zwischen FDJ-funktionärischem, menschenliebendem Anspruch und einer Welt, die sich so radikal verändert hat, dass man, dass du wahrscheinlich mit all deiner Liebe nicht mehr darauf antworten konntest. Ich finde die Welt zwar insgesamt schwerer, aber nicht viel schlechter. Ich kann heute freier denken. Und war das aus dem Anspruch geworden, die Menschen zu lieben? Zumindest die Empfindlichkeit und die Sensibilität, Menschen, wo ich bin und stehe, überall wahrzunehmen. Ja, dann ist es doch ein Experiment, was durchaus ja nicht gescheitert ist. Wahrscheinlich nicht, Sache. Letztendlich rausgekommen ist, aber meine Situation ist natürlich miserabel. Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner mit Strafrente, 1200 Mark Rente. Ja, hab keine Arbeit, kein Zuverdienst. Das ist ja hardcore mit 49, wa? Naja, ich meine, die Situation ist beschissen, aber mein Gefühl ist nicht schlecht. Bei vielen ist es ja oft andersrum. Du hast die Situation ganz gut, aber die Gefühl beschissen. Ja, nee, mein Gefühl ist nicht schlecht. Würdest du lieber tauschen? Nee, möchte nicht tauschen. Lieber beschissene Situation und gute Gefühle als beschissene Gefühle und gute Situation. Ja, was heißt gute Situation? Das ist ja auch ein... Also dann ist ja sein Selbsterziehungsversuch doch eher halbwegs glimpflich ausgegangen. Vielleicht nicht traumhaft? Eher traumatisch. Nee, aber auch nicht nur traumatisch. Nicht nur, aber mitunter. Mitunter traumatisch. Ja, ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Okay. Tschüss. Tschüss. Wer bist du da? Wenn Sie antworten möchten, sagen Sie bitte Antworte nach dem Signalton. Nee, möchte ich nicht. Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo, hallo. Hallo? Ja, Tag. Ich wollte auch von meinen Experimenten erzählen, für die ich letztendlich dann auch bezahlt werde. Mit dir selbst auch im Eigenversuch? Nein, um Himmels Willen. Und zwar mache ich Experimente mit BearbeiterInnen auf Ämtern. Also. Ach so, du bist ja also von Beruf, das, was man auch Querulantin nennt. Nein, um Himmels Willen. Du kennst dich besser aus in den Vorschriften, die zu beachten haben, als die diese zu beachten haben. Nein, ich bin halt durch meinen Lebenswandel seit langer Zeit gezwungen, also seit wir sozusagen jetzt den glorreichen Westen und die vielen Ämter mit der vielen Bürokratie haben, bin ich gezwungen, sehr häufig auf Ämtern rumzurennen. Könntest du deinen Lebenswandel mal näher? Weil gerade wenn man Lebenswandel sagt, dann denkt man ja immer an was ganz anderes. vielleicht doch zu Recht. Nee, ich meine damit, ich habe halt also nicht jetzt, also ich habe irgendwann mal eine Lehre gemacht, ja. Mhm. Und danach habe ich jetzt nicht gleich ganz doll angefangen zu arbeiten, also das, sondern habe dann halt noch Abi gemacht und war dadurch arbeitslos und ach, wisst der Fuchs was alles. Und dadurch sind dann halt sehr viele Ämter so im Laufe der Zeit dazugekommen, auch als ich dann noch ein Kind hatte und dann die ständigen Wohnungswechsel und so. Und dann trifft man unwahrscheinlich viele Bearbeiter. Ach so, da war dein Lebenswandel eher Kinder kriegen und umziehen. Ja, und halt, also schwierige, also nicht schwierige, sondern eckige Wege. Und gehst du dann manchmal auch noch, also wirklich mit Forscherneugier auf bestimmte Ämter und sagst, ich gehe immer mit Forscherneugier. Das, aber auch richtig mit so, dass du sagst, ich werde mal jetzt genau das ausprobieren, mal sehen, was rauskommt? Ja. Also und dann kommt was Bestimmtes raus und du wiederholst dann den Versuch auch in einem anderen Amt und da kommt dasselbe raus. Nee, eben nicht. Das eben nicht. Du hast ja nicht immer denselben bearbeitet. Ah ja. Also man hat ja mit Menschen zu tun, ja. So dass du dann, also die Summe deiner Erkenntnisse eher darin besteht, dass, sagen wir mal, das deutsche Beamtentum unberechenbar ist. Nee, ist es nicht. Nee? Nee, man kann schon jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die klassische Frau um die 40, da gibt es zwei Varianten, nämlich die mit chronisch Jutta und die mit chronisch schlechter Laune. Die mit Jutta haben meist so einen missionarischen Anspruch, ja. Mhm. Und da muss man sich zum Beispiel ganz genau überlegen, was man anzieht, um dahin zu gehen. Als Frau? Ja, natürlich. Dass man nicht zu gut aussieht und nicht in den Verdacht kommt, direkt Konkurrenz zu sein. Nee, dass man erstens nicht zu gut aussieht, damit man also den Anschein erweckt, Kohle zu haben. Dann darf man aber auch nicht schlampig aussehen, damit man den Anschein erweckt. Also man könnte eventuell auch nicht damit umgehen, mit dem bisschen Geld, was die einem geben, ja. Ah ja. Und alles sowas. Und dann kann man nämlich ab und zu mal versuchen, das sozusagen jetzt durch gewählt teure Kleidung oder gewählt schlechte Kleidung, der jetzt, wenn man bei ernst lange Zeit bei Inhaberarbeiterin ist, zum Beispiel auf dem Sozialamt, wenn man da monatlich hin muss, ja. Dann kann man dann testen, wie die darauf reagieren. Ja, und Seidenbluse, sofort fällt die Stütze. Ja, nee, aber die kicken dann komisch. Ah, ja. Und das kommt doch wirklich. Und dann nimmt ihre Freundlichkeit ein bisschen ab. Und ich habe das mehrmals getestet und das klappt, wa? Ich hatte nämlich zuerst die Idee und habe mich gefragt, na, ob das so ist, ne? Also weil meine Mutti hatte mir ja mal beigebracht, war, wenn man auf ein Amt geht oder wenn die Handwerker kommen, zieh dich ordentlich an, Kind, und räum schön auf. Ne? Ja, und saubere Fingernägel. Ja, genau. Und deswegen habe ich mal versucht, was passiert, wenn man zum Beispiel da mit Ölfarbe unter den Fingernägeln und im etwas abgerisseneren Zustand hingeht. Und dann gucken die wirklich komisch, auch wenn die mich über längere Zeit kennen und immer freundlich behandelt haben. Ja. Und die meisten Männer zum Beispiel nehmen das, also bei denen habe ich das ja dann auch getestet, ne? Also die paar, die ich dann doch hatte, da als Bearbeiter. Und die nehmen das zum Beispiel überhaupt nicht wahr. Denen ist das völlig egal. Das Einzige, was denen dann auffällt, wenn man besonders schick drin kommt, und das würdigen sie dann auch, ja. Also, aber das dann eher als Mann und nicht als Beamter. Ja, genau. Ja, das damit halt auch nicht gerechnet. Ich dachte, die sind durch und durch Beamte. Sind sie aber nicht. Nee, die sind nicht aus Holz. Nee, aber auch wenn sie manchmal mit ihrem Schreibtisch verwachsen erscheinen. Ja, und das sind zum Beispiel für mich dann immer sehr neue Erkenntnisse. Ah ja, sag mal, welche ist denn leichter zu handeln? Die Beamte mit guter, notorisch guter, oder die mit notorisch schlechter Laune? Also die mit der notorisch guten Laune, die ist wesentlich besser, weil die hat ja eben meist diesen missionarischen Anspruch auch, also oder auch sehr sozialen Anspruch, also jetzt dir was Gutes zu tun, während die mit der schlechten Laune, also die machen einen dann auch meinetwegen jetzt irgendwelche Leute da so richtig gehen fertig oder so, und das vertrage ich nicht. Also. Ja. Und bei so notorisch gut Launien, da stellst du dich dann auch ein bisschen trottelig, als wenn sie dich an die Hand nehmen müssten und dich auf den rechten Pfad führen. Nee, ich komme da einfach strahlend dann, also ich habe das auch selber strahlen. Wenn ich mich trottelig anstelle, dann werden die verunsichert. Ach. Ja. Darin liegt, glaube ich, irgendwie meine Krux im Umgang mit deutschen Beamten. Nee, dann werden die wissen dann nicht so recht, also bist du jetzt total blöde, müssen sie halt erklären, stellst du dich nur blöde, willst du die verarschen? Hm. Und dann wären sie unsicher. Hm, ja. Nicht auf drei. Geht mir immer so. Oh. Nee, das darf man nicht machen. Nee, ich kann das ja nicht anders. Ach so. Nee, und ich komme da immer völlig strahlend drin, wa? Und dann, also, flöte ich den erstmal einen schönen Tag entgegen und so. Oh, das muss ich auch mal üben. Und dann sind die ganz glücklich. Weil ich auf die einige. Ja. Habe ich aber auch erst mit der Zeit rausgekriegt. Ach, das ist ja toll. Das ist ja ein prima Tipp. Mhm. Und das steht am Ende einer langen Versuchsreihe, die auch wiederholt wurde. Ja, sind ja jetzt nur, also seit meinen ersten Wohnungsamtgängen sind es schon 7 Jahre, die ich da teste. So dass man sich jetzt auf deine Erkenntnisse durchaus verlassen kann. Na, zumindest in Berlin. Ich weiß ja nicht, wie woanders die Beamten sind, ja. Aber wobei ich denke, dass sie schon von der Mentalität her auch vergleichbar sind. Nee, ich glaube, also zum Beispiel die Sozialamtstanten hier, ne? Ja. Ich habe jetzt mit Leuten aus Brandenburg und so geredet, die sagen, dass bei ihnen da immer völlig verharmte, verbitterte, verbiesterte Leute rumsitzen, ja. Während man mit denen hier, die sind mehr so, da gibt es auch viele so Junge, wo man so das Gefühl hat, die sind mit einem echten Anspruch da jetzt. Ach so, du meinst, der Berliner Beamte ist irgendwie gewissermaßen mental speckgürteliger als der Brandenburger? Ich denke, dass da auch mehrere, also viel mehr Schichten gibt. Also bei Brandenburgern habe ich wirklich schon eigenartige Sachen gehört. Ja, ist klar. Bis jetzt. Gut. Ja. Mensch, dann danke ich dir für diesen wirklich lebenspraktischen Hinweis, der vielleicht dem einen oder anderen, der noch so einen Beamtengang vor sich hat, wirklich jetzt... kann. Zugewinn nützen kann und einen wirklichen Zugewinn für ihn darstellt. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Ja? Schöne Nacht noch. Denn, ja, das klang ja jetzt ein bisschen anspielungsreich, dann würde ich jetzt noch eine Musik spielen, die, glaube ich, die den Erfindungsreichtum des Ostlers unter Beweis stellt und einfach nochmal ganz deutlich demonstriert, dass man da in einem Land gelebt hat, in dem man aus Scheiße Trillerpfeifen machen konnte. Jetzt schneit es dicken Plusterschnee. Auf Bittes Nase hat sich eine Schneeflocke gesetzt. Na wartet nur, ihr Schneeflöckchen. Jetzt fängt sich Bitte Platsch der Liebe die allergrößte. Ah, Quatsch, der Song sollte nicht sein. Ich muss jetzt, Kinder, jetzt seid mal ein bisschen geduldig. Ihr könnt dazu hören, jetzt spulen wir den mal vor dem Plattenspieler. Zerbrochen. Da war der arme Bitty Platsch ganz schön traurig. Aber dann hat er sich Meister Nadel das Bügeleisen geholt und ist damit wutsch den Rodelberg hinuntergeschlittert. Hoho, war das seine Fahrt. Habt ihr mitgekriegt, wa? So was heißt eintunen, wenn man so mal Musiken dahin fährt, wo sie ihn hören. Kinder, da sind ja so Reime drin, da denkt man ja doch, jetzt kommt's und denkt, das sind eher so Wirtinnenverse, aber ich bügele dem Hans. Die Sendung ist im Grunde so gut wie zu Ende. Ich hole vielleicht einfach noch ein paar Statements ein. Gibt's hier noch ein Statement irgendwie? Ja, hallo, guten Tag. Na, das war aber schon anständig. Da noch eins? Ich habe die 17. Ja, prima. Hier noch eine Bemerkung. Ja, da noch eine Bemerkung. Ja, hallo, ich hier. Ich hab noch eine Bemerkung. Prima. Und hier noch eine? Ja, warte mal. Ja, dann war ich da ja einen Tag. Da noch was zu sagen? Ja, ich habe ein Experiment gemacht, was sogar positiv geendet hat. Und na, das ist doch wunderbar. Hier noch einer? Ja, ich habe versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen. Oh, hör auf, das ist ganz schwer. Da noch was? Wolfgang Neuss nicht vergessen. Ja, Wolfgang Neuss nicht vergessen, richtig. Tag, wer bist denn du? Perpetuo mobile, hab ich das zu sagen. Hast du erfunden? Habe ich, im Prototyp. Du weißt ja, wer Perpetuo mobile baut, ist per se bescheuert. Tag, wer bist du? Ich hab das Himmelgesetz neu. Ja, das wollen wir mal gleich sein lassen. Tag da. Hey Kinder, jetzt reicht aber, wenn ich hier Musik mache. Tag da noch was? Wir wollten in der Schule ein Experiment machen und. Oh, Kinder, so lauter rätselhafte Sätze. Man lässt es so nachklingen und denkt mit, war eine schöne Sendung. Tag. Kutti, du machst schöne Musik. Ach Gott, als wenn ich die selber machen würde. Hallo? Hallo Kuttner. Na, das war doch eine Ansage. Hallo? Ja, Mensch, hallo. Na, och, sehr schön. Tag, du da? Welch Tatendrang, welch holde Jungfrau. Kinder, was ist das für eine schnelle Sendung? Was, Tag? Ja, hier ist ein Sachs im Kabelnetz. gleichermaßen rätselhafte wie poetische Bemerkung. Hier ist ein Sachs im Kabelnetz. Ha! Atze Wendland sei gegrüßt. Und hier noch? Hallo? Ja? Hey, guten Tag, grüß dich. Hä, hier? Ja, immer noch ich. Ach, Kinder, lasst euch doch mal ordentlich mit einfallen. Ja, hallo. Ja, du da? Ja, Kuttner, lass mir mal ordentlich einfallen. Hallo? Hallo, ey, auf meinem Radiowecker kommst du echt zu laut, geht mir voll auf den Keks. So, jetzt machen wir mal Schluss hier. Tschüss. Die Sendung ist im Grunde zu Ende. Ich wollte aber noch eine Musik spielen, die soll auch ein bisschen den Übergang erleichtern. Martin Petersdorf macht heute den Night Flight. Findest du PJ Harvey auch so toll? Der steht nur draußen, da ist ganz schwierig mit unterhalten. So laut Fernseher. Findest du PJ Harvey auch mal so prima? Ja, klar. Ja, ich bin habe gerade wieder totale PJ Harvey Phase. Darum muss ich von dieser Down by the Water Single schnell nochmal PJ Harvey spielen. Wom. Mit der ganzen Sendung überhaupt gar nichts zu tun, lag mir aber so vom Herzen, musste ich unbedingt noch spielen. Ich habe gerade eine schwere PJ Harvey Phase und höre immer nur PJ Harvey. Gerade die 4-Track-Demos, die auch so genial sind. Und die neue Platte ist ja auch so schön. Ist egal, wollte ich bloß noch loswerden. Gleich jetzt weiter mit Night Flight mit Martin Petersdorf. Und der spielt auch immer so prima Musiken, dass ich auch immer kotze neidisch werde, wenn ich dann am Auto sitze oder zu Hause sitze und ihm zuhören muss. Die Sendung jetzt ist, da lacht er so geierhaft in meinem Rücken, soll er lachen, ist mir doch egal, ihr hört mir nachher an. Die Sendung jetzt ist zu Ende, tschüss, nächste Woche gibt's den nächsten Sprechfunk.